auswählen. Jetzt haben wir drei Aufnahmen wieder laufen. Das ist auf jeden Fall genug. Ausreichend wahrscheinlich. Sicherheit. Die Technik ist gar nicht mehr so lange am Anfang, weil meistens läuft das eigentlich vor sich hin, muss ich sagen. Ja, aber ich in der Telegram-Gruppe wurde ja eben darum gebeten, eine Stunde voll zu machen. Und das reicht ja bei uns eigentlich nur für Technik und Kommentare. Also ja, Technik ein bisschen strecken jetzt noch. Ne? Stunde wird knapp, wir werden heute bestimmt mit 45 Minuten auskommen. Wir fangen mal, das war ja weiter unten, aber eigentlich gehört es am Anfang. Ne? Wir müssen einmal Scheiße, Scheiße, Scheiße sagen. Extra ja. Für Hoja, weil genau. Er wünscht sich ja mehr Boulevard. Genau, das können wir gerne ein bisschen wiederholen, damit das auch oft genug vorkommt. Immer mal einstreuen dann, ja. Das genau, ist, es gibt, so man muss immer mal Scheiße oder Penis einstreuen. Penis waren wie früher auch mehr. Ne? Obwohl ich schon überlegt habe, man müsste ja fast mal irgendwie netter werden. Jetzt geht's allen so schlecht mit Corona und hast nicht gesehen und dann haut man damit Boulevard noch ein. Aber andererseits lenkt das natürlich auch ab, wenn wir noch mehr draufhauen als die Öffentlichkeit das schon macht. Begrüß mal die Leute, das bist du ja immer. Genau, dann wollen wir mal begrüßen. Zahlreich anwesend heute live dabei sind 7MID2, Andy Handicap, Dr. Ringding, Filia Noctis, Gleider 74, Scheiße, Scheiße, Scheiße, Graf Zahl ist auch schon da. Grisou 1000, der Hoja ist da, Interceptor natürlich, KWC Hero, Mageddon, Magnelix, Maribi, Mika, Micha und Caro, Stellinger, Team 1966, und der Wolf, seid herzlich begrüßt. Das sah so wenig aus. Das sind 18 Leute. Ich habe mich doch vertan. Also ja, es sind eben ganz nur, also als ich reinging, waren es vielleicht 9 oder so. Es hat sich tatsächlich, Graf Zahl hat seinen Wecker gestellt und der Wecker ist so laut, dass alles gehört haben. Hat geklappt, ja, stimmt, ja. Ja, aber auch gerade so. Der ist auch gerade erst reingekommen, glaube ich. Ja, er ist ja ein bisschen auf Bewährung, ne? Er ist ja hier der Bild-Thema-Fake-Erfinder da, weißt du? Ja, ich hatte vorhin schon kam ja raus da auf dem Telegram-Kanal, dass das alles. Ob er quasi gerade dabei ist und einen neuen Bild-Thema erfindet, den man so in natürliche Erdhöhlen reinsteckt. Ja, das ist negativ Bild-Thema, ne? Er ist ja schon negativ aufgefallen jetzt. Das müssen wir schon mal im Auge behalten mit ihm da. Ja, kein Verlass mehr auf und die inoffiziellen Mitarbeiter. Ne? Nee, das stimmt. Ich muss mal eben rübergehen. Ach, ich habe ja den, ich wundere mich, dass im Chat nichts los ist. Ja, vielleicht sollte ich auch auf den richtigen Kanal klicken. Genau. Und dann geht's auch gleich viel besser. Komm hoch, falsch gezogen. Das ist ein schöner Titel eigentlich, das stimmt, Dr. Ringding. Ne? Können wir mal drüber nachdenken. Hoch, falsch gezogen? Das verstehe ich nicht. Ja, weil ich ja falsch gezogen habe. Ach so, das versteht ja kein Mensch, wer die Titel so nennt. Okay, aber jetzt weiß ich, wie es was er will. Wir hatten Postkarten. Ja, eine. Genau, eine einzige von Angelita. Aus Flensburg. Mitten im Nirgendwo. Aber wirklich aus dem Nichts. Ich habe da drauf geguckt und auf der Karte, ich glaube, also entweder hat Google Earth vergessen, das zu filmen, oder es gibt da einfach nichts. Das ist im Moment auch ganz gut, wenn man in Flensburg einfach im Nichts steht. Ne? Ach ja, stimmt. Flensburg war ja so ein bisschen unser Problemgebiet da oben. Ja, die Brexit-Viren wussten nicht, über welche Grenze sie eigentlich sollen. Dänemark oder Deutschland. Ne? Ja, stimmt. Ich erinnere mich dunkel. Ja, dann haben wir eine Postkarte von Angelita hatten wir. Dann haben wir eine Datenspende wieder bekommen, eine anonyme. 550 Caches und ich habe nachgeguckt, 394 habe ich davon nicht. Und auch wenn die manche vielleicht nicht mehr gibt oder der Datenbestand teils älter ist, da sind aber auch teilweise passende bei. Ich habe schon ein, zwei gemacht. Ich hatte einige davon schon gemacht und mir ist halt aufgefallen, dass einen, den ich mal hatte, der dann irgendwann mal, den habe ich zur Adoption freigegeben, weil ich keine Zeit hatte, der lag also an der Ursprungskoordinate, wo er vielleicht 2 Monate lag, bis der Jäger gemeckert hat und dann habe ich mich mit dem Jäger geeinigt. Ne? Ja. Also, das war schon sehr auffällig, weil der lag da jetzt wirklich seit 2014 oder 15 nicht mehr. Ne? Ja. Ich möchte da, also da würde mich ja echt mal interessieren, vielleicht kann sich derjenige nochmal melden, wo er eigentlich die Daten so her hatte. Ne? Ich glaube, der hat einfach seine Funddatenbank exportiert. Also die Mysteries davon, habe ich so das Gefühl. Ja, gut, das könnte auch sein. Ich hab mich richtig gefreut, weil ich konnte einen Bonus machen von so einer Bild-Thema-Runde, die ich 2018 gemacht habe und wie ich üblich damals vergessen habe, alles aufzuschreiben. Und jetzt hatte ich nur noch den Bonus auf. Ich dachte, wieso hast du denn dann Bonus und kennst dich Caches gar nicht? Erstmal nachgeguckt. Ja, tatsächlich habe ich 2018 alle brav gemacht und habe mir den Bonus nie aufgeschrieben. Wie das häufig so ist. Ne? Ja, und jetzt habe ich auch das geschafft. Also vielen Dank dafür. Ist einfach auch weiterhin so. Ich kann bei dir ist es nicht ganz so extrem. Du hast nur genug Caches und du machst nicht so viele. Aber für mich ist es hier echt... das ist schon toll. Also ich muss dann öfter mal doch nicht so weit fahren, weil ich dann irgendwie noch wieder welche gekriegt habe, die ich noch nicht kannte. Nee, also das ist jetzt, mir war es nur aufgefallen, wie gesagt, dass da so einige waren, die halt vielleicht nicht mehr so ganz passten, aber nichtsdestotrotz habe ich auch schon ein paar davon genutzt. Man muss halt nur mal vorher nochmal gucken, ob ein Checker drin ist und den nochmal füttern, um zu gucken. Ja, passt stimmt. Noch, ne? Ich habe auch ein paar einzelne sogar ich muss auch sagen, dass ich weiß, ob das alle so wissen, kann man ja immer mal mit ansprechen. Man kann ja auch die Koordinaten auf der Webseite von Groundspeak hinterlegen. Und wenn man sich dann eine Pocket Query holt, dann kommt praktisch der Cache ja schon mit den korrigierten Koordinaten rein. Das ist das ist gar nicht so schlecht. Also ich benutze zwar immer noch GSAK, baue das aber immer mehr ab, weil ich auch das Gefühl habe, wer weiß, wie lange das alles noch gut geht. Heute ist der Server da irgendwie schon wieder abgestürzt und dann ist der Typ natürlich auch nicht mehr so schnell in der Reaktion, der ist ja krank und dann ging gar nichts mehr und so. Also ich versuche GSAK so ein bisschen rauszuschieben und dieses Eintragen auf der Homepage ist dann natürlich echt eine praktische Sache, das muss man schon mal sagen. Ja, das stimmt. Das mache ich eigentlich bei gerade bei Mysteries sowieso eigentlich, dass ich die auf der Homepage schon mal eintrage, weil ja, manchmal füttere ich meine Pocket Query nicht aktuell. Dann kann ich zumindest, wenn ich vor Ort bin, irgendwie ein Problem habe, nochmal gucken auf die offizielle App. Da sind sie dann nicht hinterlegt vernünftig, ne? Stimmt. Ja. Wobei wir da den Tipp mal vorziehen können, der kam von Eigengott, ist ja ein Reviewer, und der erwähnte nochmal zugegeben, es ist verwirrend, aber der Stift neben den Listing-Koordinaten ist nur für fremde Rätsel-Caches sinnvoll, so wie wir die benutzen. Die Koordinaten eigener Caches ändert man für alle sichtbar mit einem Koordinaten-Update-Log. Wo ich so dachte, das ist doch klar, aber naja, wenn man neu dabei ist, ist das vielleicht gar nicht mal so klar, deswegen wollen wir es nochmal erwähnen. Also da ist so ein Stift neben den Koordinaten, wer es vielleicht auch noch gar nicht gesehen hat. Da kann man schön draufklicken und dann kann man da die gelösten Koordinaten eingeben. Und wie gesagt, wenn man dann die nächste Mal eine Pocket Query holt, hat man den großen Vorteil, dass die dann gleich korrekt da drinne sind. Ja. Aber eben nicht für den eigenen Cache, um jetzt den woanders hinzulegen und darüber die eigenen Koordinaten zu ändern. So funktioniert das nicht. Und wenn ist es ja mittlerweile auch häufig so, dass der Checker drin ist mit so einem Capture-Checker. Wenn du halt da die korrekten Koordinaten eingibst und darauf klickst, dass du kein Roboter bist, dann nimmt er die automatisch oben auch mit rein. Ne? Warte mal, ich lese gerade, was ist das? Das Halt? Oha. Der Stift zum Loggen. Nee, ist nicht der Stift zum Loggen, ganz gewiss nicht. Ich muss mal eben bei mir in die Option gucken. Habe ich den Hall? Habe ich aber ausgeschaltet. Echo-Dämpfung ist alles aus, ja. Ja, also ich habe halt nichts heilen, ne? Oh, das ist ja seltsam. Ich wüsste jetzt nicht so genau. Das liegt daran, dass Jörg in seinen großen, weiten Hallen sitzt. Reduziere Wiedergabelautstärke, nee, Echo-Dämpfung, Echo-Abschwächung. Okay, also bei Maribi klingt es normal. Ja, ja, also tut mir leid, ich finde hier nichts. Bei mir ist das Echo abgeschaltet. Ja, Mikro vom Backup. Nee, der steht im Stall, der ist 50 Meter entfernt und da ist überhaupt kein Mikro dran, kann es also auch nicht sein. Guck mal, iPhone hat auch keinen Hall. Nee, müssen wir mit leben. Ich, wie gesagt, also manchmal ist auch bei der PodWG, dass das so ein bisschen unrund läuft. Aber das ist dann auch schon stöhnender vom Niveau, muss ich auch mal sagen. Ich muss die ganz klar echt mal loben, weil eigentlich läuft das wirklich super stabil. Ja, definitiv. Also wir hatten wirklich keine Probleme bisher, ne? Echo kommt ja auch mit durch, fertig. Ja, genau. Grisou gibt es jetzt schon zweimal, das ist ja auch erstaunlich. Grisou 1000, guck mal, hat sich schon unterschiedlich geschrieben, der kann gar nicht genug von uns kriegen. So. Der macht auch ein Backup von sich selber. Stimmt. Dann kommen wir zu den Kommentaren. 15 ja. Kommentatoren hatten wir das dieses Mal. Und das muss man mal sagen, das ist gar nicht mal so scheiße. Das ist richtig gut. Ne? Ja, das stimmt. Ja? Eigentlich hätte ich jetzt 15, naja. Nee, also das waren, wer hat geschrieben? Magnilix, Glider74, Anonymous, ich glaube, er wollte einfach anonym schreiben, der heißt nicht so. Louis Cypher, Eispingu, Jan, Grisou1000, Agent Lynch, Interceptor, Radio Scout, Ralle, Schatzforscher, Markus, Susi Schmidt und Richard Kühne, wo ich bei Susi Schmidt nicht ganz sicher bin. Ob das auch Susi Schmidt ist, ne? Dass Susi Schmidt war, also da ging es ging ein Post rum, genau, über die Qualität des Geocaching-Magazins in Bezug auf Rechtschreibung und ähnliches. Und da war sie gleich sehr heftig gegen den Schreiber an. Hast du eigentlich da mal die IP-Adresse gecheckt? Nee, habe ich. Den Kommentatoren damals zur großen Welle? Nee, habe ich noch nicht mal, geguckt. Die haben ja mittlerweile bestimmt schon mal eine neue bekommen. Nein, so wichtig fand ich es jetzt auch nicht. Ja, es ist doch klar, dass uns das Geocaching Magazin, dass uns davon einer hört oder einer, der denen nahesteht, ist doch klar, so schnell wie plötzlich die Seite geändert war, nachdem wir uns, ja, aber da kommen wir später auch noch zu. Also auf den Kommentar hin würde ich aber mal sagen, das können wir kurz mal erwähnen, da ging es halt um Rechtschreibung und so und Ausdruck. Und ich finde, da hat Gleider hat er auch was zu kommentiert. Da hat er schon recht, ich bezahle da Geld für und so eine gewisse Qualität kann ich schon erwarten. Ne? Ja, das ist ja auch das, was ich sage. Also ich bin bestimmt nicht der Rechtschreibkönig, aber wenn ich eine Zeitung, die ich teuer bezahlen, wie kann ich sagen, aber die ich bezahlen muss, ja, dann erwarte ich schon, dass die da eine einwandfreie Orthographie haben. Also, ja, finde ich sonst ein bisschen schwierig, aber gut. So vereinzelt kann sowas immer mal vorkommen, aber wenn man schon merkt, dass also keiner richtig rüber querliest oder so, dann wird es schwierig. Ich wollte gerade sagen, das habe ich jetzt schon so vielen Seiten gehört über die Jahre, also das ist offensichtlich nicht gerade die Ausnahme. Na gut, kommen wir mal zu den Kommentaren der Zusammenfassung. Party ja, nein, da kamen glaube ich auch so mehr oder weniger die meisten mit diversesten Ideen. Guckt die Kommentare durch, dann seht ihr das. Die meisten fanden das erstmal grundsätzlich gar nicht schlecht, wenn da eine hilfsbereite Liste von Hilfsbereiten ist. Außer einer, ein einziger, der fand das so scheiße, dass er gleich sogar unsere Telegram-Gruppe verlassen hat. Fand ich auch komisch. Er verließ die mit irgendwie so einem Satz, ich weiß gar nicht, was da stand, oder jetzt reicht so nach dem Motto. Und dann hatte ich ihn halt nochmal angeschrieben, einfach weil ich gern wissen wollte, was er eigentlich meinte. Mir war das also wirklich völlig unklar. Ja, weil es in der Gruppe ging es gerade, glaube ich, so ein bisschen Richtung rechte Nazis irgendwie, das Thema ganz kurz. Ja, genau. Und daraufhin sagte er, jetzt reicht's, jetzt geht's. Ja. Und dann hat er uns nochmal darauf hingewiesen, dass wir doch irgendwie alt und grau und fand ich dann irgendwie schräg. Also auf jeden Fall fand er das nicht gut und weil wir angeblich dafür waren, was ich gar nicht so sehe, aber hat er dann sogar die Gruppe verlassen. Also fand ich seltsam, aber finde ich auch okay. Jeder hat seine Meinung. Das ist okay. Vor allem hat er ja auch sachlich begründet, warum und mehr, also war jetzt nicht dran zu meckern. Kann man so, die Gruppe ist freiwillig. Wer da rein will, kann da rein, wer da raus will, geht da raus. Leider schreibt es gar nicht, es gibt aber der Hinweis wegen der 88 Mitglieder, genau. Also ja, aber das meinte er gar nicht. Genau. Da kam das. Und da ist er dann plötzlich ausgetreten und da habe ich gedacht, wieso? Wir haben doch jetzt wirklich nichts Rechtes gesagt. Und wir hatten das wirklich in Verdacht. Und nein, es ging wirklich darum, dass er meinte, wir wären dafür, dass es so einen Paten gibt. Wobei ich eigentlich immer gesagt habe, ich finde die Idee nicht schlecht, wenn das gemacht gewünscht ist, klar, aber ich habe da nichts gegen, solange das freiwillig ist. Grundsätzlich, ja. Glaube ich auch nicht dran, aber warum soll man deswegen gleich eine Idee verurteilen? Na egal. Aber wie gesagt, es kam ganz gut an. Genau. Bei einigen, von daher. Kam so einiges an Kommentaren, genau. Dann gab es detaillierte Erklärungen zu dem Lab-Tool, das war glaube ich von Glider gelernt, kam das, mit dem genialen Vorschlag, eine Checkbox einzuführen, wenn man keine Spoiler will. Das finde ich eigentlich gut. Also du kriegst ja so, hatten wir ja schon jetzt genug ausgebreitet in den letzten Folgen, du bekommst ja irgendwie alles, was die Seite anzeigt, auch wenn du es gelöst hast, angezeigt. Also du kriegst jetzt nicht die Lösung an sich, aber wenn der Owner hinterlegt hat, dass da steht, A ist gleich 8, dann kriegst du das auch mit angezeigt, wenn du dieses Tool benutzt. Und wenn du den Journaleintrag quasi. Ne? Genau. Und wenn du den nicht möchtest, dann wäre es natürlich geil, wenn es da eine Checkbox geben oder gibt das, kann man abschalten, schreibt leider gerade. Ist es jetzt drin? Gibt es auf der Seite wohl schon. Okay. Also dann alles Kommando zurück. Also auf jeden Fall, gute Idee, hakt das da, wenn ihr zu keine Spoiler haben wollt. Ab, das zeigt ja auch wieder, dass Glider das gleich auf seiner Seite eingebaut hat, nachdem man den Vorschlag gemacht hat. Stimmt. Achso, da muss man auch noch was zu sagen. Dieses Tool hat übrigens ein Ticketsystem. Das ist gar nicht schlecht. Da kann man kann man sehr einfach Tickets erfassen, was einen an dem Tool noch stört oder nicht. Und dann guckt der Besitzer oder Schreiber halt, ob er das noch umsetzt. Und das ist auch gut. Ein Ticketsystem ist immer gut. Das, ja. Da verläuft das nicht so im Nirvana, ne? Ich glaube, das lief über GitHub. Also du musst einen GitHub-Account haben, aber den kannst du ja nun kostenfrei schießen. Das ist ja nun nicht das Problem. Genau. Dann gab es noch zu LabCaches auch noch den Hinweis, dass es ganz gut wäre, wenn die nur einen Punkt bringen. Ne? Also wie beim Multi, wenn du die ganzen Labs fertig hast, die 5 oder 4, die gelistet sind, dann gibt es halt nur einen Punkt für die Found-Statistik. Genau, und dass sie endlich eingebunden werden. Ja, wobei ich das nicht befürworte. Ich muss jetzt, nachdem ich die ja eine ganze Weile getestet habe, bestimmt schon 3 Monate, machen wir die jetzt auch immer wieder, ne? Mhm. genieße ich das eigentlich ehrlich gesagt gerade, dass ich nicht alles fertig machen muss, weil ich dann nicht immer so zerrissenen Scheiß habe. Es gibt ja welche, die sind irgendwie über 30 Kilometer verteilt. Ja, ja. Und so mache ich einen und habe den Punkt und das Ding ist abgehakt. Das ist der, also ich muss den Rest nicht unbedingt machen. So. Ich weiß auch nicht, ich finde das gar nicht so schlecht. Ja, ich wollte sagen, einer unserer Hörer, der ist ja auch gerade hier drin, der hat ja auch einen Labcache gelegt, der so sich über das Gemeindegebiet verteilt. Und da ist halt ganz gut, da kannst du halt anfangen, also wenn ich da dran vorbeikomme, dann mache ich das, ne? Und so bin ich nicht gezwungen, die in eins durchzulaufen. Ja. Wahrscheinlich habe ich sie irgendwann im halben Jahr, habe ich sie dann alle mal fertig oder so, ne? Weil ich nicht extra losfahren muss. Ne? Gezwungen ist man ja eh nicht, aber man hat trotzdem, finde ich, immer so diesen, ach Mensch, den habe ich angefangen. Wie ja, den willst du ja fertig machen. Das ist irgendwie nicht schön, finde ich. Also ich finde das gar nicht schlecht, dass das einzeln ist. Vom Ansatz grundsätzlich kann ich es aber nachvollziehen, dass jemand sagt, eigentlich wäre ein Punkt besser, weil im Endeffekt, wenn ich so meine Statistiken angucke, und ich meine jetzt, der Februar war eher schlecht, weil viel Schnee und dann konntest du ja auch eigentlich nur Laps machen. Boah, bei mir war das also, Rekordfebruar. Ich wollte gerade sagen, es knallt halt in die Statistik ganz schön rein. Ne? Ja, so, und das, also im Endeffekt ist die Statistik jetzt verwischt. Also, ja, also richtig, ist sie auch. Ganz ist kann ich es nicht mehr. Ja, aber, kann man nur, ohne Wenn und Aber, die ist echt kaputt. Ja, aber ich mache sie trotzdem gerne, weil es ist irgendwie eine ganz nette Alternative mal, wenn man gerade keinen Bock hat auf einen langen Multi. Ja, also ich muss ja auch ehrlich gestehen, ich gucke tatsächlich seitdem so gut wie nicht mehr auf die Statistik, weil ich sie wirklich kaputt finde. Die wurde durch die Labcaches in meinen Augen, wurde die Statistik zerschossen. Das ist ja, das ist. Das stört mich allerdings auch nicht. Mein Gott, also vorher habe ich die zwar interessiert angeguckt, aber ich habe eh nie nach der Statistik gecached. Also von daher, ja, Ja, gut, jetzt kommt wieder, man kann sie ja löschen und so, ja, kann man, aber ich will sie gar nicht löschen. Also mein Gott, sind sie halt jetzt drin und fertig ist, ne? Ja, so sehe ich das auch. Also da hätte ich auch keine Lust, mich hinzusetzen und das dann wieder alles zu löschen und hast nicht gesehen. Nö. Also ist mir langsam egal, was da an Statistik ist. Deswegen sage ich, ich gebe auch GSAK langsam auf, obwohl mir dann sozusagen meine eigene Statistik auch so ein bisschen flöten geht, weil dann die OC-Onlys da nicht mehr drin ausscheinen, die ich immer vorher auch mitgezählt habe für mich. Weil mich interessiert einfach das, wie viele Caches habe ich gemacht, nicht wie viele Groundspeed-Caches ich gemacht habe. Ja, aber die drei kannst du ja von Hand dazu zählen. Ne? Nee, das war irgendwie, ich glaube so 44 Stück, wenn ich mich recht entsinne. Oder? So um den Dreh war das auf jeden Fall. Ja, ich wollte sagen, mich heute gewundert, bin ich nach Hause gefahren und da stand ich an der Ampel, schmiss mal kurz CGO an, denk so, oh, da ist ein Multi. Ach ja, das Symbol war ein anderes, es war ein OC-Only. Mm, mm. Gibt es auch noch neue OC-Only-Multis? Ja, ich verstehe, ich mach die da nichts mehr. Da kommen mir genau. Jetzt müssen wir noch viele mal seltsame zwischen. Egal, machen wir erstmal die Kommentare zu Ende. Genau, wir müssen jetzt nochmal unseren Scheiße-Scheiße-Scheiße-Jingle einschmeißen. Ja, genau. Denn das kam nämlich in den Kommentaren auch. Jingles im Podcast finden wohl nicht alle so gut. Ja. Also, wie wir auch. Genau, das kann man immer so stehen lassen. Bei uns gibt es halt keine Jingles, es geht um Scheiße und Penis. Und so am Rande, die kommen auch nicht. Das System mit dem Gastsprecher kam auch ganz gut an. Ja, haben wir auch überlegt, dass wir das durchaus mal machen können, aber das muss ich dann auch irgendwie das muss ich anbieten. Genau. Ja, also ich habe auch keine Lust auf irgendeinen, der nun unbedingt sein Projekt dann hier loswerden will oder irgendwer schlug auf vor, dann ja, man könnte ja Staubfinger oder ähnlich. Ja, haben wir auch schon mal überlegt, aber mal ganz ehrlich, was soll denn das für ein Gespräch sein? Ja, ja. Also wir halten den für, der hat einen Knall und belügt alles und dann soll ich mich hier mit ihm unterhalten, dann erzählt er seine Seite, die ich ihm nicht glaube und ich stelle Fragen, auf die er nicht antwortet, weil er meint, das ganz anders ist, ist doch sinnlos. Also nein, ich denke, bei Gelegenheit, wenn sie es anbietet, so wie jetzt das letzte Mal hat sich angeboten, wir hatten ja auch schon mal den Graf Zahl interviewt. Ja, oder Wolfshippi tatsächlich. Genau, reingenommen. Spontan reingenommen. Also das machen wir dann immer mal gerne, wenn es sich halt anbietet. Ja. Scheint nicht so schlecht angekommen zu sein, von daher machen wir das gerne mal wieder ab. Also das haben wir sowieso im Auge, genau. Genau. NA, ja, aber da wird zu oft angepöbelt, was wir ja auch schon oft gesagt haben, ist halt immer so ein Risiko, wenn du NA machst, dass dann auch gleich wieder irgendeiner am Rumpöbeln ist. Ja, es kommt drauf an, wenn der Owner natürlich relativ inaktiv ist, dann pöbelt er auch nicht, ne? Also nee, aber es ist letzte Zeit gelockt, wenn er nicht mehr online geht, ne, kriegt das eh nicht mit. Aber es ist schon immer das Risiko da, also ich verstehe das schon. Aber NA, ich würde auch immer sagen, lieber, dann schreibt den Reviewer zur Not so per Mail an oder was auch immer, aber lass den Müll da nicht draußen liegen ungenannt, weil dann vergammelt der da monatelang vor sich hin, das bringt doch niemandem was. Ja, genau. Und Grisot hat uns Schmuddelkinder genannt. Deswegen hat er auch zwei, glaube ich, Accounts hier im Chat, sonst, dass wir nicht gleich beide gleichzeitig rausschmeißen können hier. So, Ralle, ja. Fasse ich, Ralle finde ich, konnte man gut zusammenfassen, die ganzen, er hat ja einige Logs geschrieben. Ich glaube, er mag keine Reviewer. Aber vielleicht sollte Ralle mal überlegen, ob die andere Plattform nicht interessant für ihn ist. Ne? Stimmt, da gibt es keine Reviewer. Nee, da fehlen ja die Reviewer. Ich finde ja, man muss sich auch mal über was aufregen können. Also ohne ist ja auch doof. Also. Ja, ich finde das auch gut. Er hat da mal seinen Frust freien Lauf gelassen. Ja. Und das muss doch mal tun, dafür sind wir da. Ne? Ja. Ist auch nicht beleidigend geworden, das ist das Wichtigste, von daher, also sag mal, er bewegt sich hart an der Boulevardgrenze lang und so weit ist das dann auch noch in Ordnung. Genau. Schatzforscher hat tatsächlich sein Premium-Account jetzt ausgelaufen wegen dem Publish-Stop. Jetzt kenne ich ihn nicht genug, um zu wissen, ob das auch wirklich so ist und so oder ob das halt sich gerade zufällig so traf, aber ich glaube das natürlich erstmal, wenn er schreibt, ob das Auswirkungen hat, ich glaube, das merkt Rausweg nicht ein einziger. Nee, das glaube ich auch nicht. Also das wird sie nicht so doll jucken. Nee, also ich kann ihn verstehen, ja, doch, aber... Ich glaube, das juckt die nicht mal, wenn es 100 sind. Ja, das, weil die nicht mal sehen, aus welcher Region das kommt. Die denken dann einfach, oder ist jemand nicht mehr so aktiv? Und, ja, das denke ich auch. Kommt wieder neuer dazu. Ne? Dass ich das nicht bringe. Und das letzte war, ja, Qualität des GC-Magazins, das hatten wir ja vorhin schon, wird mal leicht bemängelt, die Rechtschreibung. Das haben wir über die Jahre schon sehr oft gehört. Genau. Und dann sind wir mit den Kommentaren, also so klappt das besser auch mit den Kommentaren, die zusammengefasst durchzugehen. 20 Minuten. Genau, und dann sind wir damit auch durch. Guck mal, heute schaffen wir die 2 Stunden, ich merke schon. Ja. Das Scheiße haben wir schon jetzt als nächsten Punkt da. Ja. So. Ja, Geocaching Magazin. Da wurden wir unter den Blogs nicht genannt. Ah, da wurde gleich wieder, ja, meinst du denn, ihr würdet auf so wie, nein, das meine ich nicht. Ich meine einfach auch nicht, dass wir so als Blog, weiß ich nicht, wir haben zwar auch mal einen Artikel drin, aber... Ja, aber im Moment ist ja ein bisschen mau, ne? Ja, eben, und von daher, nein, ich nehme das überhaupt nicht übel. Ich gucke mir nur diese Liste an und denke, ich find's armselig. Da sind teilweise Blogs drin, die überhaupt nichts mehr schreiben. Ja. Dann sind andere drin, die sehr viel schreiben, nicht drin. Ich bin immer noch der Meinung, dass man, wenn man ein Magazin offiziell rausgibt gegen Geld, das ist ganz entscheidend dabei, also Profi ist, dann sollte man eine Objektivität sich bewahren und dann sollte man, ja, wie soll ich das sagen, also dann sollte man wirklich sachlich berichten. Und was sie da machen, ist für mich, hat das mit Sachlichkeit nichts mehr zu tun. Das ist schon sehr, sehr schräg. Also da merkst du schon, wer da wen mag und so. Und das passt nicht in so ein Magazin für mich. Ja, das ist halt, ich finde diese, auch wenn wir vielleicht mit denen, was die da schreiben, also nicht immer so einer Meinung sind oder das vielleicht auch mal kritisieren, muss man doch tatsächlich mit als professionelles Magazin in dieser Objektivität einfach auch da ein bisschen drüber stehen und sagen, gut, ne? Ja. Man kann doch die ganzen Blogs, die aktiv sind, einfach kommentarlos da reinknallen. Ja, genau. Muss man nicht zu schreiben, die machen immer tolle Bilder oder fahren viel durch die Gegend in unserem Auftrag oder grasen auf der Weide. Muss ja nicht. Es reicht ja einfach zu erwähnen und fertig. Ne? Mal ganz ehrlich, die haben irgendwie 70 Seiten, davon sind irgendwie 68 Werbung. Ja, mein Gott, der macht halt 71 Seiten und dann macht ihr eine ganze Seite voller Links mit Podcast, mit Blogs. Richtig, und zur Not kannst du ja immer noch reinschreiben, Boulevard, ne? Oder kurz beschrieben, welche Richtung das geht oder wie oft sie senden, regelmäßig, unregelmäßig, alle 4 Wochen. Da sollte ja auch in der nächsten Ausgabe sollte dann eine Übersicht der Podcast kommen, wo wir ja schon gespannt waren, ob wir mit bei sind. Das scheint sich ja jetzt schon wieder verschoben zu haben, hat mir irgendwer geschrieben, dass es diesmal doch nicht drin ist, sondern erstmal im Magazin weitergeschoben wurde. Also alles, was ich da so höre in diesen Zeitungen, läuft doch echt komisch, oder? Weiß ich nicht. Ja, es ist, also ich sag mal so, wenn du was raushaust, ne, und sagst ja, das kommt dann in der nächsten Ausgabe, ne? Ja, dann muss es aber auch sicher sein. Das ist so diese alte Torwartweisheit oder auch Kaufhausdetektivweisheit. Wenn du rausgehst, musst du ihn haben, ne? Ja. So, und wenn du was raushaust, muss es halt auch im Magazin drin sein, ne? Aber eine neutrale Auflistung zu machen, schreibt Gleiter auch gerade im Chat, hat eine gewisse Größe. Ja. Das kann man einfach mal so stehen lassen. Das sehe ich. Denn machen wir mal, überspringen wir den nächsten, machen wir erstmal die Magazingeschichte fertig. Genau. Ja, also, was wir ja sagen können, es gibt ein neues GC-Magazin. Ich nenne das ja zu gern neues Geocaching-Magazin, weil der Name ist mit Sicherheit nicht geschützt und auch nicht schutzfähig. Das von Micha und Caro rauskommt, wie immer. Ich weiß gar nicht, hat das schon einen Namen? Das weiß ich gar nicht. Ja, ist ja, sind er oder sie beide oder sie sind ja hier, vielleicht kann er mal was raushauen kurz. Ja, das ist ja auch schon in einigen Facebook-Gruppen publiziert worden, dass da was kommt, ne? Ja, aber nur in Facebook-Gruppen und auf der Homepage, jetzt muss ich mal gucken hier, Micha und Caro, bist du da? Hallo? Ich muss sie erstmal wecken. Oh, ich muss mal so gehen, ich bin heute so müde, ich habe die ganze Woche so schlecht geschlafen. Wie heißt denn das Magazin denn überhaupt? Geocaching-Magazin oder was? Erzähl doch mal was hier. Warte mal, ich werde ihm jetzt mal. Vielleicht hat ich gebe ihm jetzt mal Talk Power. So. Genau, du kriegst mal Talk Power, Micha oder Caro oder wer von beiden. So. Ja, jetzt drück mal auf die Taste oder was? Ach, Rucksackabenteuer, das Geocaching Outdoor. Nee, lass Outdoor weg, nenn das Geocaching Magazin. Das, wie das Auto, das ja. Geocaching Magazin. Ne? Du hast jetzt Sprachpower, also erzähl uns mal was über das Magazin jetzt hier. Vielleicht hat er auch kein Mikro. Ja, traut sich nicht hier. Doch Mikro hat Nacken innere. Dürfte was sagen. Oh. Ja. Micha, es geht auch ohne Hose, mache ich auch immer. Was wird denn das für ein Magazin, Mensch, wenn er nicht mehr sprechen kann hier? Das ist doch abgesprochen. Nee, ist nicht abgesprochen, leider. Das ist tatsächlich, haben wir gerade so die ja, Idee. Ja. Das muss ich sagen. Hat Micha gerade auch das Reststück Pizza noch zwischen den Zähnen kleben. Man weiß es ja nicht. Ja, das kann, ich weiß ja nicht, was die beiden da gerade machen. Also, ja, guck mal, vielleicht, ich habe Sprachpower. Hat er jetzt, falls er sich noch mehr, überlegt. Genau. Also, ja, ich finde grundsätzlich, erstmal, wir haben ja letztes Mal schon so das angesprochen, ne? Ob man nicht mal so ein Magazin macht oder so. Und das war ja anscheinend auch so ein bisschen vielleicht ausschlaggebend für ihn. Da hat er mir geschrieben. Wir hatten über Facebook Kontakt, schrieb er auch. Na, sie haben da schon lange, sind da schon lange bei. Das glaube ich auch, weil das überlegst du dir ja nicht in 3 Wochen. Und jetzt kam dann nochmal die Folge, wo wir das nochmal so drauf rumgeritten sind. Und das war nochmal so ein Anschubs, jetzt auch das endgültig zu machen, weißt du? Also wir können uns jetzt nicht behaupten, das ist durch uns entstanden, aber wir können immerhin behaupten, wir haben ihm den letzten Schubs gegeben. Er stand an der Klippe und wir haben ihm den Schubs gegeben. Ja, und ich finde das gut. Also ich sag mal, ja. Es gab ja früher dieses kostenlose halt den Go-Cacher, das fand ich auch mal ganz nett. Den fand ich damals, als der Anfänger, Hammer. Das ist es. Nachher hat er ein bisschen nachgelassen. Ja. Ne? Da gingen, glaube ich, auch so ein bisschen die Themen vielleicht aus oder so. Ja, ging auch nur noch Richtung Werbung dann, ja. Ja, genau. Das war natürlich kostenlos, ne? Da darf man sich halt auch nicht beschweren. Ja, hast recht. Ne, so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen Konkurrenz oder auch mal ein bisschen frischen Wind in die Magazinszene fürs Geocachen finde ich total gut, weil das ist eigentlich ja gibt ja kaum was, ne? Ja, wollte man sagen, gibt's ja auch nicht. Also, das Geocaching-Magazin, also das ist das Originale jetzt, sag ich mal, die machen sich ja schon ins Hemd. Siehst du ja, jetzt kommt Heft 2 und irgendeiner postet das Bild, stand oben drauf, Mai-Juni-Ausgabe. Kaum war das Post in der Telegram-Gruppe rum, haben sie das allerdings korrigiert. Also du siehst, sie haben ihre Spione auch bei uns laufen. Sind ich war dabei. Das war so süß. Das hat mich immer gefreut. Das war, als Kind wollte ich wollte auch, wenn ich mal sowas mache, immer was machen, wo auch alle sagen, das höre ich nicht, das lese ich nicht, aber alle reagieren drauf, das finde ich großartig. Das ist wie mit der Bild-Zeitung, ne? Ja, das ist wirklich großartig. Ja, also ich freue mich drauf, ich bin mal gespannt. Ich schätze mal, er arbeitet, ne? Deswegen wahrscheinlich ist er auf der Arbeit. Ich hatte ab und zu mal über Facebook mit ihm wie heißt das hier? Chat uns geschrieben und meistens schrieb er, hört das auf der Arbeit und so. Und das kann natürlich gut sein, dass er jetzt auf der Arbeit ist und jetzt ein bisschen schlecht die Möglichkeit hat, plötzlich loszulabern. Ne? Auf jeden Fall, ich finde das eine gute Idee. Das soll ja auch so ein bisschen allgemein so Autoaktivitäten sollen ja wohl drin vorkommen, wie ich es jetzt so mitbekommen hatte. Ja. Das ist auch eine gute Idee, finde ich, weil Geocaching alleine, das ist manchmal schwierig für uns hier schon, für unsere 90 Minuten genug zusammenzubekommen. Und als GC-Magazin ist das damit sicher noch ein Tick schwieriger, weil die können ja noch nicht so Boulevard wie wir machen. Das funktioniert ja auf dem Magazin, glaube ich, überhaupt nicht. Also. Micha und Caro, wir geben euch mal einen Profi-Tipp. Ne? Ihr macht einfach als Konzept, ihr macht ein bisschen Geocaching, so 50% und den Rest macht ihr tagesaktuelle Themen. Ne? Kriegst du die 3 Stunden Gelaber sowieso voll nur mit Geocaching. Das ist dann kein Problem. Ne, also von daher, aber ich glaube auch, so ein bisschen zu mischen, weil es gibt ja, ich kenne ja ganz viele Geocacher auch, die ja vor allem auch gerne wandern oder auch teilweise gerne Mountainbike fahren. Das fast alle haben irgendwie so ein Outdoor-Hobby dabei noch, ja. Ja, und ich sag mal auch, wenn man so den Gründel sich anguckt, der macht ja auch nicht nur Geocaching, sondern ganz viel Outdoor. Ja. Das passt ganz gut zusammen. Von daher denke ich mal, und auch so ein bisschen diese Exit-Games damit reinzunehmen oder Escape-Games, Sie hatten das ist ja auch schon so ein bisschen die Richtung. Sie hatten doch da auch schon so eine Liste, glaube ich, irgendwo auf Facebook geschrieben. Wir verlinken das ja auch alles, könnt ihr dann ja nachlesen, wo so die erste, ich glaube, die Themen der ersten Zeitung standen da sogar schon drin. War ein hübscher, bunter Mix. Ja. So, und dass wir dann nicht erscheinen, ist natürlich, aber. Ja, vielleicht stehen wir dann nachher ja unter Danksagung mal drin, so für den Kick oder so. Nein. Wir sind auch glücklich mit unserem. Wir haben genug Hörer. Ich habe gesehen, wir haben stabil diese 600 Hörer. Mehr wären es auch nicht. Ist aber auch bei der Anzahl Cacher, die wir mittlerweile noch haben, finde ich das auch sehr angemessen. Das ist, glaube ich, vergleichbar mit den 2000 früher, weil es sind einfach auch weniger Cacher, das merkst du deutlich. Abschließend zum Geocaching-Magazin. Also, jetzt muss ich das vorsichtig machen, weil ich will das auch nicht beleidigen. Ich finde mal Aussehen, da wird man nicht irgendwie beleidigen, weil das, mein Gott, jeder sieht aus, wie er aussieht. Das ist nicht so entscheidend. Aber wir müssen nochmal zu den grasenden Reporterinnen kommen, die jetzt Werkstudentin beim Geocaching-Magazin ist. Und mal ganz ehrlich, die sieht doch eigentlich gut aus. Ein schlankes, junges Mädel mit einem hübschen Gesicht. Ja. Und dann bringen die auf was soll das gewesen sein? Ich habe dieses Bild das, ja nur... Das war die Instagram-Story. Die verschwinden dann wieder, ne? Ja, genau. Ich habe das nicht gefunden. Ach so, okay. Wie soll man es jetzt sagen? Es war vielleicht unvorteilhaft belichtet, das Video. Also, die sieht da drin, also, wie gesagt, es geht jetzt nicht gegen sie, sondern ganz im Gegenteil, der sie fotografiert hat, muss mal wirklich, hat er dieses Bild nicht angeguckt danach? Die sieht da drauf aus, wie 40 und durch. Ja. Nee, eher wie 50 und durch. Gibt bei Amazon im Moment so eine aktuelle Serie. Gott, jetzt habe ich schon wieder alle 50-Jährigen wieder beleidigt. Das geht nicht gegen 50-Jährige, sondern das Mädel ist irgendwie 20 und die sieht da drauf aus wie 50. Ja, und ich habe gedacht, was ist das denn? Ja, der Chat schreibt gerade im Bahnhof Zoo, ja. Ja, es wirkt tatsächlich leider so ein bisschen so. Leider genau so. Und hatte ich auch, Geschmackssache, aber ich fand es auch mal eigentlich ein hübsches Mädel sonst. Ne? Also es ist da nicht gut rübergekommen in dem Video. Ja, ne? Natürlich Geschmackssache, aber sie sieht jetzt also zumindest mal nicht hässlich aus, also um Gottes Willen. Aber auf dem Foto, weiß ich nicht. Vielleicht lag es am, jetzt im Winter ist ja die Sonne nicht so viel rausgekommen und vielleicht liegt es einfach da. Nee, also das Qualitätsmanagement hat da aber komplett versagt, ehrlich. Also ja, aber das ist ja wieder beispielhaft für das ganze Auftreten des Magazins, dass da halt keiner mal irgendwie drüber guckt nochmal. Ja. Ne? Also ich meine, wenn man sonst so die Fotos und so anguckt, die sie im Magazin haben, die gehen ja. Ne? Also aber so darüber jetzt, über dieses Video oder auch die Texte manchmal. Also Leute. Wieso, was schreibt Nexus? Leute, das ist kein Foto? Doch, wieso ist denn das sonst? Der harte Alltag als Werkstudentin. Ach, das ist Screenshot aus dem Video. Ja, aber selbst dann kann ich doch, das Video 3 Sekunden, also das Video gucke ich mir doch vorher mal an, bevor ich es raushaue. Das ist ja nicht so, dass du, ich sag mal, wie bei der Sprache nicht bei WhatsApp draufdrückst und lässt los und dann kannst du nochmal, auch selbst da kannst du mal korrigieren oder löschen. Also nochmal, nicht, dass die gleich wieder ausflippt in der nächsten Insta-Story oder gleich wieder Lüge ruft, obwohl sie es noch nicht gesehen und gehört hat. Das ist nicht sie, die wir da irgendwie bemängeln, sondern wirklich der Fotograf, also oder der Filmer oder wie man das nennt, aber ja, es war nicht, nee, also ich habe ja am Anfang jetzt schon gesagt, das war sehr schlecht belichtet. Ja. Entweder war der, ja, es war, es, das wirkte gruselig. Ja, dadurch auch Falten so tief und so, also, boah. Also, das Schlimmste ist immer diese Ringe in der Nase, gut, das ist Geschmackssache, aber das ist, ich komme halt vom Land und Ringe in der Nase ist bei mir halt immer, na gut, bevor wir nicht so ins Detail gehen. Ist wie gesagt, geht auch nicht gegen das Mädel, um Gottes Willen, sondern ist wirklich, also wenn ihr sowas raushaut als Story und ihr seid ein Profi, Profis nenne ich die jetzt auch nicht mehr, das ist es einfach nicht. Okay, aber auf jeden Fall, ach so, Micha und Caro, kommt nicht mit Mikro. Chatten kann er, aber mit Mikro kommt er nicht. Vielleicht hat er das gar nicht mitgekriegt. Okay. Also Micha und Caro, falls es noch irgendwie geht, ne, vielleicht Mittagspause, dann könnt ihr noch mal was zum Heft sagen, wenn ihr Lust habt. Ich habe dir auf jeden Fall Talkpower verpasst. Also du dürftest eigentlich reden, ja, genau. Mit Mikro kommt er nicht. Das ja, okay, das kann er, vielleicht kommt er gerade überhaupt, deswegen will er das Mikro nicht anschauen. Wir wollen da nicht ins Detail gehen. Auf jeden Fall, es ist ein neues Magazin geplant. Freut euch drauf. Konkurrenz belebt immer das Geschäft. Das ist einfach so. Ja, wo es und wie es erscheint, denke ich mal, wird sich dann rauskristallisieren, so wie ich, das habe ich jetzt noch nicht so richtig verstanden, nämlich, wie sie es rausbringen wollen. In den Online-Shop. Nur online. Ne? Online-Shop, ja. Was ein bisschen fehlt, ist jetzt, das auf Facebook rauszuhauen, ist nicht das Blödeste, aber dann auf einer eigenen Homepage gar nichts zu haben, ist ein bisschen unglücklich, weil jetzt suchen die Leute natürlich danach und finden irgendwie so gar nichts, wenn sie nicht bei Facebook sind. Das ist also noch ein bisschen optimierungsfähig. Haut mal vielleicht in eure News da irgendwie vielleicht einen Link rein, wenn ihr dann eine separate Homepage machen wollt oder so. Genau, schreibt es auch nochmal als Printversion über unseren Online-Shop. Als Printversion sogar? Ja, Ja, und zwar ausschließlich, wenn ich das richtig verstanden habe. Also wirklich eine Papierversion, die man richtig in der Hand nehmen kann. Ich sag mal so, beim Durchschnittsalter der Cacher vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Also ich merke das bei Heiko und mir auch immer so. Wir lesen mittlerweile viel online, also wirklich auf dem Tablet und so, aber so eine Zeitung in der Hand ist immer noch irgendwie schön. Der Online-Shop ist gerade in der Entstehung. Also man sieht, es wird was. Geplant war ja, ich glaube, April. Mhm. Und ja, wir werden ja sehen. Also ich muss aber sagen, also es gibt halt so manche Produkte, die möchte ich halt auch gedruckt haben. Ja. Zum Beispiel habe ich jetzt durch ein Probeabo mal festgestellt, Stiftung Warentest ist ganz interessant. Also ich habe sehr viele interessante Sachen darin gefunden, hatte ich gar nicht gedacht vorher. Die lege ich mir nämlich zur Seite. Und zwar nicht, dass ich sie irgendwann ins Altpapier haue, sondern die lege ich mir wirklich weg, weil ich vielleicht irgendwann im Jahr nochmal reingucken will, weil ich irgendwas da weiß. Und bei so einem Geocaching-Magazin, wenn zum Beispiel auch Touren empfohlen werden, das ist durchaus gar nicht mal so blöd, wenn man sagt, Mensch, da habe ich mal was gelesen. Da war eine Tour in der Ecke. Da brauchst du kein Papier für. Doch. Vielleicht. Ich habe die CT zum Beispiel abonniert und kriege die nur digital. Wenn ich da was suche, bin ich schneller, als wenn ich meine. Vorher habe ich immer, da war Heike schon irgendwann sauer, ich habe hier immer, wenn so 12 Hefte mal voll waren, habe ich die irgendwann mal entsorgt. Das war immer 3 Kilo runter zu schleppen. Und jetzt durchsuche ich die einfach online und finde das, was ich habe. Also das muss ich sagen, ist eher. Okay, ich mache das so ganz gerne tatsächlich mit Papierformaten dann, ne? Ja, bloß jetzt lass doch mal 50 Zeitungen liegen. Wie lange willst du denn da suchen? Ja, gut. Also rein vor. Ich kann das völlig verstehen zum Angucken. Ich gucke es tatsächlich, ich lese es auch lieber in Papierform. Aber erstmal kriege ich die Zeitung dann einen Tag später. Oft genug war die noch nass, weil die über DIN A4 groß ist. Dann packt die jemand in den richtigen Briefkasten, dann kriege ich die Feuchtigkeit, wenn es regnet. Nee, also mittlerweile lese ich die tatsächlich digital sogar lieber. Ja, okay, ja gut. Ja, aber also ich würde tatsächlich auch eine Printversion finde ich gut, das muss ich mal sagen. Also ich glaube als Herausgeber, ich hätte auch eher gedacht, digital ist natürlich billiger rauszugeben, weil du einfach dann kannst du ja fast umsonst machen, weil es du hast ja fast richtig. Keinen Aufwand, außer zu schreiben. Es ist auch sicherer, was die Finanzierung bei denen, ne? Ja. Du musst ja, ja. Du weißt ja gar nicht, welche Auflage brauche ich jetzt. Ja, das aber wenn du es per Online-Shop machst, weißt du ja, wie viel du drucken musst, dann geht das ja, okay. Wieder. Aber digital, genau, das ist das Kleider gerade schreibt. Das ist nämlich auch der Gedanke, der mir sofort kommt, macht sich selbstständig durch Weitergabe. Und gerade bei den Geocachern, die sowieso so eine geizige Ader haben, Ja, Gleiter, der weiß schon, was geht. Er schrieb auch, A5 ist in der Hand ganz gut. Das hätte ich mir immer beim Playboy gewünscht übrigens. Ne? Ja, das stimmt. Da hatte man nie eine Hand frei. Ne? Ja, aber der war immer, A5 wäre zu klein. Den Playboy kauft man sich ja wegen der Geschichten. Also von daher. Ja. Okay, auf jeden Fall haben wir es ausreichend umfangreich bekannt gegeben. Und nein, wir kriegen weder Geld dafür, noch werden wir da einen Sonderartikel bekommen, noch irgendwas. Das wollen wir auch gar nicht. Sondern ich finde es einfach gut, wenn es mal Konkurrenz gibt. Gucke ich immer gerne rein. Kann ja auch sein, dass die Zeitung völlig scheiße ist. Vielleicht Ende April werden wir uns darüber unterhalten, dass wir die voll doof finden. Keine Ahnung. Dann würde sich ja die große Reihe einreihen. Eben. Also bis jetzt haben uns ja noch nicht so viele überzeugt. Aber wir gucken uns interessiert an. Wir halten das, halten euch da auf dem Laufenden, wir bleiben da am Ball. Ne? Genau. Denn so neue Sachen sind ja immer, so ein paar Neuerungen gibt es ja immer mal wieder in der Szene. Ne? Man denkt ja immer, es schläft so langsam ein, aber nein. Nee, und dann kommt mal wieder, haut einer einen raus. Und man merkt ja Frühling, ne? Es ist nicht nur die neue Geocaching-Magazin. Nein. Es kommt auch noch ein neuer Cashladen. Ja, und da bin ich ja ein bisschen da, ne? Der ist schon da und ich habe so ein bisschen Angst, dass mein liebes Kaffee am Dorfteich jetzt Konkurrenz bekommt. Ich habe das erst gerade, ich denke, wieso macht der jetzt einen Kaffee auf? Genau, es gibt jetzt nämlich das Corona-Kaffee. Ja, Corona dritte Welle und er macht einen Kaffee auf. Jetzt ist irgendwie, das klingt für mich schräg. Dann habe ich es aber begriffen, also es ist ein Geocaching. Nein, ja, es soll auch ein Kaffee werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, so wie ich das jetzt gelesen hatte, auch. Ja. Aber hauptsächlich ist es erstmal ein Shop. Ne? Genau, erstmal ist ein Online-Shop und der Café ist geplant, aber da gibt es noch irgendwelche Diskussionen wohl mit irgendeiner Baubehörde. Und das Ganze ist kescher.café. Und das ist vom, wir nennen ja auch Namen, der Frank Elzkamp, das ist der eine von dem, der, wie heißt das immer, Markt, bla bla, vom Podcast, könnte man auch einfach sagen. Genau. Der hat sich da wohl einen Herzenswunsch erfüllt und hat jetzt einen Café aufgemacht. Ich wünsche ihm viel Glück. Ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass man mit Geocaching jemals Geld verdienen wird. Obwohl, ja, das Geocaching-Magazin, aber ich weiß immer nicht, kann man da ernsthaft von leben? Ich kann mir das immer nicht so. Ja, das ist halt immer so die Frage. Also, wenn du es natürlich dann irgendwie, wenn du eine große Garage hast, dann machst du das irgendwie so nebenbei oder so. Ja. Ne? Also, ja, wenn du nicht nur davon leben musst, ja, dann kann ich mir das als netten Nebenerwerb vorstellen. Nur davon zu leben, Also, wenn ich mir angucke, halt, wie viele aktive Geocacher diese billigen Souvenirs letztes Jahr geschafft haben, ne? Ja. Die Zahl ja wirklich sehr gering. Also, dann kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man da wirklich lukrativ von leben kann, ne? Nee, wenn man sich nur auf Geocaching-Artikel bezieht, ne? So. Kann mir das auch nicht so richtig vorstellen. Aber ich drücke ihm da alle Daumen, kein Problem. Ist vielleicht sogar mal, guck mal, ist ja ein ganz anderer Ansatz, wenn er da nachher noch ein Café zumacht. Über das Café, glaube ich, verdienst du eher was als über so einen Online-Shop. Und dadurch, dass der Podcast hier ja nicht unbekannt ist und du ja dann auch eine gewisse Fanbase wahrscheinlich hast, könnte das schon durchaus funktionieren. Kleider schreibt auch, in Berlin gab es auch mal einen GC-Café mit Shop. Gibt's den nicht mehr? Und in Berlin ist es wieder zu. In Hamburg gab es diesen Cash-Laden, den gibt es nämlich auch nicht mehr, ne? Nee, den gab es aber schon lange. Aber auch da, ja, der lief aber auch so. Ja. Na, ich glaube, der hat ja auch die meisten Besucher nur am Schlado gehabt, ne? Ja, genau. Da haben sich dann alle getroffen und so. Scheiß langer Donnerstag, dann war immer im Event, ne? Genau. Also man sieht, das ist schon eher was für Schmerzbefreite, so einen Laden zu haben. Wenn er das, wie gesagt, nebenbei macht als Online-Shop und dann ein Café, vielleicht macht er auch nur zweimal die Woche auf oder so am Wochenende, dann kann ich mir das alles vorstellen. Ist das ja eher so eine Hobby-Erweiterung, weißt du, du lässt Leute zu dir kommen. Ich lese mal kurz vor, was er auf seiner Homepage hier stehen hat. Ne? Am 17.02. erblickt er auch das Cacher-Café, das Licht des World Wide Webs. Irgendwann wird dieser Online-Shop auch hoffentlich zu einem Offline-Shop, in dem man bei einer Tasse Kaffee oder Tee zusammensitzen und über unser so schönes Hobby schnacken kann. Das heißt, es ist ja im Endeffekt eher so dann, dass er da einen Shop macht, wo man dann auch wahrscheinlich mal einen Kaffee trinken kann. Ja, sag ja, denn, und dann vielleicht macht er da auch nur zwei Tage die Woche auf oder was, und den Rest macht er Online-Shop. Das kann ja funktionieren. Also wie gesagt, wir drücken ihm die Daumen, wir werden es ja irgendwie auch sicherlich erfahren. So was spricht sich dann ja rum, ob es läuft oder nicht läuft. Also auf jeden Fall, ich habe da kein Problem mit. Ich drücke da die Daumen. Ein paar Sachen hat er im Shop jetzt auch schon drin, wenn er mal gucken will, so ein bisschen was man so gebrauchen kann. Ja. Bücher, Paddlinge. Und verlinken wir, also werdet ihr wieder sehen. Ich muss übrigens mal hier einwerfen gerade, Paddlinge, ja. Ne? Also die Idee, ne? Bleistifte zu besorgen, die man als Geschenk in Paddlinge steckt. Das ist genial, ne? Das ist sowas von geil, weil wie oft habe ich eigentlich ein TB dabei oder eine Woodcoin und du wirst die Dinger nicht mehr los? Du hast ja fast nur noch Paddlinge. Und wie schnell ich diese Bleistifte mittlerweile loswerde. Ja. Das ist also. Also ich will das auch nicht selber loben. Die Idee ist ja letztendlich von Mario. Das muss man auch dazu sagen. Ja gut, du bist drüber gestolpert, dass er das im Shop hat halt. Ne? Also ich habe das vorher gar nicht. Aber das ist also wer wirklich mal so Giveaways haben möchte, die er beim Cash lassen kann, das ist, die haben genau die richtige Länge, um sie in ein Paddling, auch in die kleinen Paddlinge zu bekommen. Genau die richtige Länge. Total klasse. Also kann ich nur empfehlen. Das macht mir, ich überlege schon, ob ich schon welche nachbestelle auf meinen eigenen Namen. Wird er ja in der Größe extra bestellt haben, denke ich mal. Auch. Das ist auch klar, wo wir die reintun wollen. Und die sind echt preisgünstig. Ich sag mal so, die Woodcoins holen wir ja auch immer mal, aber da bin ich dann halt auch schon ein paar Euro los, wenn ich da mal so 50 Euro. Oh, die kosten schon mal mehr als das Doppelte, glaube ich, ne? Ja, locker. Das tut dann auch nicht weh und so, aber es ist schon halt ein bisschen mehr. Und diese Bleistifte, die haben sogar noch einen Sinn. Steht natürlich nur unsere podcastkeller.de drauf, aber trotzdem kannst du schnell reinschmeißen. Ich hau die mittlerweile echt in jeden Paddling rein, wenn da keiner drin ist. Freut sich der nächste Cacher noch, dass zur Not mal ein Stift da ist. Also nö, das funktioniert. Genau. Grisur auch, der verteilt die IKEA-Stifte. Ja. Und schreibt wahrscheinlich mit dem Edding hinten Grisur 1000 drauf. Ne? Ich hoffe, dass da jetzt podcastkeller.de draufsteht. Ja, also die Dinger, und die finde ich von der Qualität auch echt cool. Also die schreiben gut, ne? Ja, ich nehme jedes Mal dann den Stift, mache meinen Log-Eintrag und lasse ihn dann drin, ne? Ja, genau. Die Dinger verteile ich auch reichlich. Keine Frage. Bleistift als TB, schreibt Dr. Ringding, natürlich kannst du, wenn du einen TB-Code hast, glaube ich, spricht ja nichts gegen den. Nee, kannst du raufdrucken. Aufdrucken kannst du. Nö, den solltest du nicht zu sehr anspitzen. Das stimmt. Ne? Und wie gesagt, von der Qualität sind die auch total gut. Ne? Ist ja. Schön, die Schrift ist gut zu lesen und so. Das ist echt klasse. Ja. Also das, das sind nicht meine letzten. Das weiß ich. Stimmt, stimmt. Dann haben wir Geburtstag. Auch mal die. Also Groundspeak hat verkündet im letzten Newsletter, jetzt die 20-Jahr-Feier, die wird jetzt auf 2022 erstmal verschoben. Ist das nicht langsam, also ich jedes Mal fasse ich mir so innerlich an den Kopf, weil ich immer denke, ihr denn sagt den Scheiß doch ab und dann macht die 25-Jahr-Feier oder nicht? Das, also im 22. Jahr dann eine 20-Jahr-Feier, ist das nicht... Das ist doch scheiße. Ja, ich hätte fast gesagt, gibt's nicht irgendwie eine gegenüber den europäischen oder metrischen Systemen im amerikanischen irgendwas so wie 22,5 oder irgendwie? Ja, also ich hätte jetzt stumpf wie bei uns hier 2,5, ich hätte einfach gesagt 22,5 Jahre Geocaching. Das hätte ich jetzt stumpf gemacht. Ja, genau, irgendwie irgendwas einfallen lassen. Denn aber die 20 Jahre dann zwei Jahre später, das ist ja wie Frauengeburtstag oder was? Das 10. Mal 29. Ja, da kannst du dann immer 20 A, B, C, D, E dann da schreiben. Ne? Ja. Also das. Obwohl, es ist, was wir letztes Mal schon gesagt haben, es macht grundsätzlich ja Sinn, nicht immer nur zu verschieben, sondern vielleicht einfach immer mal zu sagen, wir lassen es. Ne? Also ich hab gerade jetzt die Tage mit einem Kumpel gesprochen, die haben letztes Jahr Silberhochzeit gehabt, wollten ganz groß feiern, haben es dann um ein Jahr verschoben. Es sollte jetzt Mitte, Ende April sein. Der hat dann heute schon angerufen oder gestern angerufen, dass er unabhängig von irgendwelchen Beschlüssen, die jetzt kommen, wir lassen die ganze Kacke sein, ich habe keinen Bock mehr. Nur noch, ja, weil du kannst ja gar nicht richtig planen. Irgendwann passt die Frau nicht mehr ins Kleid und solche Geschichten, weißt du? Ja, ja, ja. Und er sagt jetzt, wir lassen das komplett sein und wenn wir wirklich wissen, dass man in Deutschland wieder irgendwas machen kann, dann gibt es einen neuen Termin, eine neue Einladung und dann sind es vielleicht die 30 Jahre. Und das finde ich eigentlich konsequent und das würde ich bei manchen Events auch sagen, Leute, macht einfach zu und sagt, es macht im Moment gar keinen Sinn. Wir machen ein ganz neues Listing mit einem ganz neuen GC-Code, weil wir wissen, wie es weitergehen kann. Genau. Weil jetzt schieben sie alle in 21 ja schon rein, oder haben wir letztes Mal schon gesagt, auch in 22 vielleicht. Und dann bald hast du die geballte Kraft von 48 Mega-Events in 3 Monaten. Oder ja, gut, bei Mega-Events hast du natürlich wieder das Problem, wenn dann schon eine Coin gedruckt ist, wo in irgendeiner Form, dass die Jahreszahl draufsteht, dann ist das auch irgendwie scheiße. Ja, aber ganz ehrlich, denkst du, ich habe noch Bock auf eine Coin, wo da dann irgendwie ein Event draufsteht, wo ich eigentlich nie war, weil es 3 Jahre später stattgefunden hat. Ja, ne? Du musst den Freiwilligen suchen, die Zahlen wegkratzt oder vielleicht gibt es ja einen, der so einen kleinen Dremel hat. Ne? Ja, genau. Abschleifen und die neue Zahl draufmalen. Und das wäre auch zum Beispiel so eine, da habe ich die Tage so drüber nachgedacht, das wäre so eine Konsequenz, die ich da draus hätte. Stell dir mal vor, wir würden jetzt ein Mega-Event in Rhein-Seelen endlich mal machen, ne? Ja. Und dazu eine Coin raushauen. Ich würde, glaube ich, ohne Flachs, ich würde kein oder Datum mehr draufschreiben. Ich würde nur noch sagen, erstes Mega-Event in Rhein-Seelen. Ja, zack. Genau. Genau. Weil alles andere ist viel zu risikovoll, wie wir jetzt gelernt haben. Wir sind ja mit dem Scheißer nie durch. Also wer weiß, was da noch so kommt. Also das ist ja wahrscheinlich erstmal der Anfang. Das wäre mir auch alles zu vage. Deswegen, das jetzt schon auf 22 zu schieben, dann hätte ich, glaube ich, eher gesagt, Leute, wir schieben es jetzt erstmal komplett in die Tonne. Ne? Haben Sie auf 22, genau. Nee, auf 3. Ich hatte überlegt, aber 22, nee, genau. Aber ich habe jetzt wenigstens, daraufhin habe ich ja eine Headquarter-Reviewer-Note auf mein Celebration-Event gekriegt und habe dann erstmal schön das Listing bearbeitet und schon ein Datum eingetragen für nächstes Event, was ich anstrebe. Und? Ja, was gucken wir mal. Warte, ich sag's dir. Am 26.06. Oh. In der Hoffnung, wir haben eine Inzidenz unter 35 und können mit 50 Leuten auf dem Berg stehen. Ich hoffe, wir sind da nicht im Harz gerade. Ja, es ist noch nicht fest. Ich habe es einfach erstmal so gedacht, das ist der längste Tag des Jahres mal wieder. Ne? Ach ja, okay, dann deswegen. Ja, okay, da habe ich jetzt nicht so. Ne? Nee, der 26. 26.06. Der 21. ist ja eigentlich der längste Tag. Ja, ne? Aber wollte ich gerade sagen. Ich wollte nicht davor, danach, dass das Wochenende passt mir besser. Ah, okay. Ne, aber das ist ja noch nicht fix. Also wenn wir das noch ist mir auch egal. Wir sind in der Woche vom 7. zum 13. haben wir frei und ob man dann überhaupt in den Urlaub kann, das sei noch sowieso mal dahingestellt. Ne? Das, ich habe ja Ende August Urlaub in Dänemark, auch da sehe ich mich noch nicht. Nee, ganz ehrlich, das muss man abwarten, ja. Aber das habe ich daraufhin gedacht. Ich habe gedacht, Mensch, also ich könnte mir vorstellen, dass ich Ende Juni auf dem Berg oben Das sollte machbar sein. Das wird vielleicht gehen. Aber ich werde es auch wirklich erst einreichen zum Reviewen, wenn es wirklich safe ist. Und das könnte ja auch sein, dass es erst 2 Wochen vorher ist. Ja, obwohl das Impfen soll ja jetzt bald losgehen, habe ich gelesen. Jetzt fangen die Firmen ja schon selber an, das zu machen, weil ihnen das zu blöd ist, auf die Regierung zu warten. Also scheint sich doch jetzt langsam was zu bewegen. Ich glaube, meine Eltern kriegen morgen sogar ihren 2. Pix. Dann ja, sind die auch schon mal durch. Das ist gut. Mein Vater ist ja nun schwer gebeutelt gewesen, ne? Mhm. Und ist jetzt gestern aus dem Krankenhaus gekommen, also die OP total gut gelaufen und so. Ja, ist doch klar, aber ich habe doch drauf geachtet. Aber es ist halt schon, ich meine, der ist 86 und herzkrank und ist noch nicht geimpft, ne? Ich meine, der war 3 Wochen im Krankenhaus. Hätten die ihm nicht da mal das Ding in den Arm rammen können? Wenn sie was haben, das ist ja das Problem. Die haben ja alle nichts. Ja, aber also gerade bei solchen, ich glaube, dafür würde ich als Krankenhaus schon sorgen, ne? Dass da diese Hochrisikopatienten in dem Alter dann vielleicht direkt im Krankenhaus eine Impfung, zumindest die Erstimpfung schon mal dann kriegen, ne? Aber gut. Ja, gut, diese Reihenfolge. Überlege ich schon, die Reihenfolge ist sowieso, glaube ich, sehr diskussionswürdig, von daher. Ja, das stimmt. Ich überlege tatsächlich, ob ich das Gipfelstümpfer-Event nicht Gipfel, ja, das stimmt, das können wir ja. Ja, ja, ein bisschen Zeit haben wir ja noch, also kein Problem. Wacken findet statt? Naja, ich weiß nicht. Da, ob ich da hingehen würde, weiß ich auch nicht. Ja, da waren aber Krankheiten ja noch nie ein Problem auf dem. Ich glaube, die müssen sich sowieso alle dran gewöhnen, ich weiß immer nicht, warum alle glauben, wenn wir geimpft sind, ist das alles vorbei. Das hat bei der Grippe ja auch schon ganz hervorragend geklappt, wie man sieht. Das wird jetzt bestimmt, klar, ist ja nur ein Grippevirus, der wird bestimmt sich einmal wegimpfen lassen und kommt dann nie wieder. Da glaube ich auch unbedingt dran. Ja, da sind ein bisschen komische Vorstellungen unterwegs. Irgendwo gibt's auch schon jetzt die New York-Variante. Die Presse sorgt auch dafür, dass die Panik nicht abebbt. Also von daher. Ja, aber dann wollen wir nicht noch draufhauen. Da haben wir ja schon genug hier. Was ist wir? Kommen mit was? Ja, darauf kann man eigentlich auch nur noch mal sagen, es ist halt Scheiße. Ja, genau. Ne? Das bringt's einfach auf den Punkt. Und und damit man auch noch mal Penis einwirft, nach der New York-Variante kommt die Penis-Sylvania-Variante. Penis dürfen wir nicht so oft sagen, das könnte Probleme bei Apple geben. Das ist ja. Ja, so wie Nippel. Wir wollen nicht zu Penis trans werden, ne? Obwohl Penis dürfte gehen, Nippel dürfte nicht gehen, ist egal. Was haben wir als nächstes? Geocaching-App. Genau. Ich kam auch über den Telegram-Kanal, dass man sich mal die Bewertungen auf ich glaube, das war der Google Play Store angucken, genau. Ja. Ich muss mal die erste finde ich schon. An sich eine schöne App, aber bei mir zu Hause kommen immer mehr Leute hin und gehen auf unser Privatgelände, um diesen Punkt zu sehen. Das ist sehr nervig und am Tag kommen um die 5 Personengruppen. Wir haben nichts gemacht, hochgeladen oder sonstiges. Ich würde Sie bitten, unser Produkt rauszunehmen. Hat die auch nur mal im Geringsten gelesen, was diese App macht, nee, ne? Vermutlich nicht, aber ja. Die nächste finde ich noch besser. Man findet absolut gar nichts. Hab jetzt schon 15 bis 20 Stellen durchsucht, aber finde nichts. Wie soll das funktionieren? Wo sollen die ganzen Sachen liegen? Es müsste alles deutlich besser beschrieben sein. 1 Stern. Und das spiegelt ja die ganze Horde, die so mit Corona auf diese Geocaching-Szene wie eine Lawine eingebrochen ist, die beschäftigen sich alle überhaupt nicht damit. Und ich meine, gerade die erste, die war gut, vielleicht verzweifelt, aber bei der zweiten, wenn ich mir die App hochlade und dann gucke mal, wo ist hier was, also. Die hat vermutlich gesucht und gedacht, da steht irgendwie so ein Eimer rum. Ich weiß es auch nicht. Es ist einfach unfassbar hohl, ey. Vielleicht hat sie auch dieses komische andere GPS-Spiel, dieses Naughty. Ach, wo man. Nee, es ist ja die Geocaching-App, die sie bewertet hat. So ist ja nicht. Ja, genau. Aber vielleicht hat sie das erwartet, dass sowas ist. Ne? Dass ja, sie irgendwo hinkommt und automatisch springt irgendein virtueller Geist aus dem Gebüsch. Ne? Es ist schon irgendwie, also ist schon großartig. Naja, wobei an der Stelle können wir diese Tipps müssen wir so eher mal so mittendrin mit einstreuen. Das ist, glaube ich, geschickter, als sie mal am Ende nur zu haben. Passend zur App nämlich, es gibt ja für iOS, ist das Looking for Cash. Das kostet jetzt nichts mehr, weil es keine Weiterentwicklung mehr gibt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wollen das jetzt aber vielleicht doch welche weiter als Open Source. Und auf jeden Fall gibt's das jetzt umsonst. Genau, der hat aufgehört. War das nicht auch irgendwie aus Gesundheitsgründen? Nee, der hat keinen Bock mehr einfach. Also, Familie hat er auch noch. Er hat da so viel Zeit reingesteckt. Ich habe das irgendwo gehört, glaube ich, oder gesehen. Ich weiß gar nicht, irgendein Interview oder sowas. Oder gelesen, ich weiß nicht. Und der hat einfach die Fresse dicke. Also ja, die App soll ja super gut sein. Und aber er hat wohl irgendwie täglich 3 Stunden mindestens reingesteckt oder sowas in der Art. Also es war einfach nicht mehr machbar. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall will er nicht mehr so. Das reicht als Aussage. Ich sag mal, so täglich mindestens 3 Stunden reinstecken ist jetzt nicht so scheiße. Ja, aber doch auf Dauer, wenn das jeden Tag mal, also könnte auch schwierig. Ist ja bunt. Ja, ist auch. Auf jeden Fall will er nicht mehr und die App ist ja, soll ja eine sehr gute sein. Und die könnte er jetzt umsonst kriegen. Selbst wenn sie nicht weiterentwickelt wird, ich sag mal. Na, ich hatte aber gesehen, in irgendwas bei Facebook oder so, hat er da irgendwie eine Seite oder so. Also ja, sie diskutieren darüber, wie sie es genau. Machen wollen, dass das vielleicht weitergeht. Aber sie sagen ja, selbst wenn jetzt alle Stricke reißen, wird nicht weiterentwickelt, dann läuft die ja 1-2 Jahre weiter, bis Groundspeak mal irgendwas wirklich Wesentliches ändert. Aber wer Groundspeak kennt, weiß, dass wesentliche Änderungen dort jetzt, sag ich mal, nicht an der Tagesordnung sind. Stellinger sagt, die findet die nicht so gut. Naja, also ist natürlich Geschmackssache, aber ich weiß, dass viele die auch sehr mögen. Also jetzt ist sie umsonst, jetzt kann man sie halt gut testen. So gut, ja, ich wollte sagen, das ist halt ja sowieso, ich sag mal, ich bin ja auch zum Beispiel mit Segeo sehr zufrieden. Andere kommen da überhaupt nicht mit klar oder haben halt, also deswegen auch so. Die Vorlieben sind, ja genau, aber ich bin halt immer, ich bin damit groß geworden. Ne? So, und dann, man hängt dann an seinen Apps irgendwann. Ja, ne? Ja. Also ja, also von daher, Fall, ne? Genau, Looking for Cash für lau, ne? Im Moment noch, wer weiß, wie sich weiterentwickelt, vielleicht ist es ja immer nicht mehr für lau, also zuschlagen, Leute. Ruja sagt auch gerade 11 vor 10, das habe ich auch schon viel gehört, dass das benutzt wird, also ich meine, gut, bei iOS ist immer die Auswahl natürlich auch nicht ganz so groß meistens, aber jetzt gibt's eine Umsonst-Variante, selten genug. So, was genau. Haben wir dann? Dann kann man natürlich auch mit der App sehr gut ein Cito besuchen. Alter, was ist das für ein Übergang? Ja, gut. Ja, man kann da mit einem Zito. Wenn ein Zito denn stattfindet. Ne? Ja. Ich sehe gerade, 11 vor C ist Looking for Cash. Naja, man lernt nie aus. Zito. Genau, wenn es stattfindet. Leider wollte ein Zito veranstalten, wenn ich das, ja, genau. Ja, und ich würde mal die Einleitung beginnen mit, es ist so wie die Katze, die sich in den Schwanz beißt. Ne? So ein bisschen. Ja, es ist ich habe es erstmal alles lesen müssen, um es überhaupt mal so grob zu verstehen. Also einerseits ist ja jetzt Groundspeak wieder dabei, zu fördern, dass man Zitos macht. Und wenn man sie da einreicht, werden sie verboten, weil sie gegen die Regeln im Moment, also das ist doch absurd. Genau, weil sie gegen die derzeitigen Regeln und Verordnung verstoßen. Andersrum ist es aber so, dass der Veranstalter, und in diesem Fall war es ja dann, glaube ich, waren das die Hannoverer, wie heißen die noch hier? Ja, die Müllabfuhr, da hätte ich fast gesagt. Die Müllabfuhr, genau, die dann auch ganz klar die Regeln festgelegt hat, wie es dann halt unter Pandemieauflagen funktionieren kann. Aha, genau, die Abfallwirtschaft Hannover, Altenwalde oder so. So, und dann sitzt du in so einer Zwickmühle, wo du zum einen ein Event einreichen kannst, was der Überveranstalter, sag ich mal, oder der Organisator abgesichert hat nach den aktuellen Verordnungen und reicht es zum Reviewer ein, der reicht es dann, oder der kann es dann nicht durchreichen, weil er keine Events publishen darf. Ne? Ja, aber andererseits steht dann auch tatsächlich hier, ich gucke gerade in dem Newsletter, Cash-in, Trash-out, Zito-Ankündigung für 2021. Da steht er wieder drin, ja, du sollst das machen, du sollst halt nur darauf achten, dass sie sich da bla und dran halten und Sülz und dann machst du das alles und dann wird das abgelehnt und dann hat leider ja nachgefragt und kriegt dann so eine 0815 Antwort, wo mehr da drin steht, ja, geht halt leider nicht, weil das gegen die aktuellen Regeln verstößt. Das ist doch, also das ist schon Verarschung. Ja, aber das ist ja im Endeffekt... Da zeigt sich ja wieder, das ist das dasselbe, als wenn man sagt, wir veröffentlichen im Moment keine Caches, weil das geht im Moment nicht. So, und da ist dann wieder der Punkt, sind dann die Gesetze machen ja andere und dafür, dass sie eingehalten werden, sind ja auch andere zuständig. Ne? Ja. Also dann ist Groundspeak wieder so eine übergeordnete Gesetzes- oder Verordnungsüberwachungsorganisation oder also ja. Ja, also sie widersprechen sich eigentlich selber. Also, und das ist ja auch nicht zum ersten Mal so. Ne? Eben, sie wollen, dass du Zito machst und dann wird das so eingereicht und sogar angepasst an diese Sachen und dann gibt's das aber dann doch nicht und also ist das wirklich wichtig? Nee, ich finde es nicht wichtig. Ich finde diese Zito sowieso immer, kann man machen, muss man nicht. Aber wenn sie es denn schon wirklich selber pushen und dann aber nicht zulassen. Was soll das denn? Aber gerade, ich meine auch so, gerade beim Zito, ne? Wie läuft denn so ein Zito ab? Das ist ja nicht so, dass da auf einmal 150 Leute auf dem Haufen stehen, die ganze Zeit. Das ist vielleicht sonst beim Zito am Anfang und am Ende so gewesen. Aber dann, das eigentliche Zito-Event ist ja so, dass Leute sich aufteilen, eingeteilt werden und irgendwelche Strecken ablaufen und Müll einsammeln. Das ist ja hier noch nicht mal. Es gibt ja hier sogar einen Flyer, wo extra nochmal genau darauf verwiesen wird, wie es zu machen ist. Und dass du nur in kleinen Gruppen oder alleine und. Also das ist sogar noch haarklein beschrieben, wie du eben diese Probleme umgehen sollst. Also es ist ernsthaft. Also alles erfüllt, was man erfüllen kann. Und dann lehnt Groundspeak das ab. Also das ist echt schon, also ja, das ist schon ein bisschen absurd. Anders kann man das nicht nennen. Ja, das ist, wie gesagt, da das ist irgendwie so eine Zwickmühle, ne? Ja. Nee, was heißt Zwickmühle? Dann hätten sie einfach schreiben, dann hätten sie sich diesen Aufruf dazu ersparen sollen oder das schreiben sollen. Zito dieses Jahr übrigens mal nicht, weil das eben durch Covid-19 schwierig ist. So, hätten sie ja machen können. Aber dazu aufrufen, welche zu veranstalten, dann macht sich einer die Arbeit, da listiger zu erstellen und da mit dieser Müllabfuhr da zu kombinieren und dann wird das abgelehnt. Das ist schon echt Verarschung. Der Punkt ist ja auch so ein bisschen, die könnten den Ball ja zurückspielen und könnten ja sagen, die Verantwortung trägt der Veranstalter, in diesem Fall der Owner. Ja, genau. So, und dann kannst du ja dir schriftlich bestätigen lassen, dass du, dass der Owner für die Einhaltung der Verordnung, der aktuell gültigen regionalen Verordnung zuständig ist. Und genau dasselbe kannst du ja auch am Eingang des Zitrus machen, legst einen Zettel hin und jeder unterschreibt. Wenn jeder unterschreibt, kann er nicht teilnehmen. Ja, so. Sehe ich eigentlich auch so. Also das Problem ist mir. Aber dann kommen wieder welche an, gerade bei Glider, und sagen dann, ja, aber wir konnten ja gar nicht sitzen. Wir mussten ja nur stehen, ne? Ja, aber also wie gesagt, wir wollten es mal erwähnt haben, was Groundspeak mal wieder sich selbst irgendwie ins Knie schießt. Ich finde das eher seltsam. Also ja, aber weil es gerade auch in den Chat reingeworfen wird, ja, man kann es natürlich auch anders machen. Ne? Man kann den Betrüger-Cache nehmen. Genau, und kann, wo ist er denn hier? Jetzt mal schauen. Den habe ich hier auch drin, weil das hatten wir später zwar, aber es gibt ja den Locationless GC8NEAT. Ein Locationless Cache, wo du jetzt Müll sammeln sollst. GC8NEAT, genau. Da hat Groundspeak einen Locationless gebastelt, damit jeder das Icon abstauben kann, das es eigentlich seit Jahren nicht mehr gibt. Das ist eine der wenigen Sachen, die ich noch alleine hatte. Du. Haben sie jetzt diesen Location an so ein, also du sollst einmal irgendwo hingehen. Interceptor NE. NEAT. Nordpol E-Mail Anton Thorsten. Genau. Und dann sollst du einmal ein Stück Müll mitnehmen, ein Foto von dir machen und das einstellen, dann kannst du ihn loggen. Ist der denn schon wieder freigegeben jetzt? Ja. Ja. Zwischendurch haben sie ihn ja mal gelockt sogar, weil natürlich echt genug Idioten irgendwelche Bilder, wo du schon, also wirklich sommerliche Bilder haben sie dann im Februar gepostet, wo sie angeblich Müll eingesammelt haben. Völlig absurd. Also es war Betrug in Reinkultur und das ist es jetzt auch noch. Ich habe heute vor der Sendung reingeguckt und da ist zum Beispiel ein Foto drin gewesen, das ist hier auch noch auf der Bildseite drauf, vom 4.3. Da hat jemand einfach einen PC fotografiert, der da im Müll, am Straßenrand oder unterm Baum liegt. Ja. Und das war's dann. Ne? Also nur alles für den Punkt. Ne? Das ist 8.318 Loks. Ja, ja. Für Quatsch. Also du musst eigentlich gar nichts machen. Fotografiere irgendeine Tüte Müll und dann ist alles gut. Dann hast du diesen Lock. Ob das dein Müll ist oder vom Nachbarn, das ist völlig scheißegal. Also, es reicht auch, wie gesagt, an irgendeinem Müll, der in den Wicken rumliegt, vorbeizugehen, das zu fotografieren und dann sagst du, das habe ich gesammelt. Ne? Also, das ist einfach nur peinlich. Einige haben einfach nur ihr Insektenhotel fotografiert. Super. Ja, wenn das mal ihr eigenes ist. Es ist halt, das ist noch geiler, da einen Punkt zu sammeln als halt beim Labcache. Und aber deswegen wundert mich, dass hier bisher nur 8000 Loks drauf sind. Ja, das stimmt. Ich hätte eigentlich fast ein bisschen mehr erwartet. Ja, also wenn ihr denn nicht zu Gleiders Zito könnt, dann wisst ihr, wo ihr euch den Punkt abholen könnt bei Groundspeak selber für exakt nichts tun, außer ein Bild hochladen. Genau. Wer am Wochenende schlecht Wetter hat und nicht raus will, guckt sich einfach mal die Fotos an. Das ist teilweise doch amüsant. Habt ihr kein Bild, macht nichts. Ladet irgendeins aus diesen ganzen Loks runter und ladet das dann wieder hoch. Da haben sich tatsächlich auch Leute, der baut sein eigenes Insektenhotel und Ja. Fotografiert das dann? Ja. Okay. Ich hätte auch, Papa hat ein neues aufgehängt, ich hätte das mal fotografieren sollen, hätte ich das jetzt auch, aber ich jetzt verzichte ich drauf. Ich hatte den Location-Desk schon, von daher lohnt sich das für mich nicht so. Ja, es ist einfach peinlich. Also. Ja, aber das ist auch das ist wieder so ein typischer Cache, der das Spiegelbild dieser ganzen Szene so ein bisschen das widerspiegelt. Ne? Ja, das ist einfach traurig. Ja. Es ist Wahnsinn. Also wenn man sich die Fotos. Ich mach's aus. Ja. Das ist nicht zu meiner Seele hier. Lass uns weiter gucken. Ist doch scheiße, Leute. Das stimmt, das bringt es auf den Punkt wieder. Labcache hatten wir sowieso schon. Da fiel mir noch auf, dass, was wir vielleicht nicht so rausgearbeitet hatten bei den letzten Folgen, beim Labcache, dass man wenn man einmal vor Ort war und dann ja zu Hause ist, dass man dann ja noch loggen kann. Da hatten wir ja genug drüber gesprochen. Ja. Das funktioniert aber nicht, wenn die Reihenfolge eingehalten werden muss, beziehungsweise funktioniert es dann nur an dieser einen Station. Also wenn ich sag mal, jetzt hat einer 5 Stationen und ich gehe zu Station 5 von diesem Cache, das ist aber von diesem Lab-Cache, aber das ist einer, der in Reihenfolge gelöst werden muss, dann funktioniert das nicht. Da muss ich dann wirklich an Station 1 gewesen sein. Und das reicht dann wahrscheinlich auch nicht, von Station 1 bis 5 durchzulaufen, Fotos zu machen oder dann zu Hause sich hinzusetzen und zu locken. Das geht auch dann wahrscheinlich. Nein, ne? Ja. Es geht nur die erste dann tatsächlich. Ah, okay. Also er merkt sich praktisch die anderen gar nicht, weil die, das kann ich auch verstehen, die werden ja auch gar nicht freigegeben. Du siehst die ja immer nur in Schwachrot. Ja, stimmt, ja. Das ist auch noch was ich weiß noch nicht, man könnte GSAK-Makro schreiben, da würde man das hinkriegen mit. Was mir ein bisschen fehlt, ist sowohl das Tool, das man da benutzen kann für Labcaches, als auch das GSAK-Makro, laden dir ja alle runter und dann kannst du sie dir ja mit aufs Handy laden oder aufs GPS-Gerät laden und dann hast du sie ja mit auf der Karte. Das ist ja das, was alle wollen. Mhm. Was mir noch fehlt, ist, sozusagen eine Markierung. Also ich möchte ja die gar nicht alle, ich möchte die schon alle auf einer Karte haben. Aber wenn das Ding 5 Stationen hat und es ist einer, der zwangsweise in Reihenfolge gemacht wird, dann möchte ich eigentlich nur die nächste Station, also im ersten Fall die erste Station sehen, weißt du? Also dann doch eher angezeigt quasi wie so eine Art Multi, ne? In dem Fall ja, genau. Dann würde ich tatsächlich wie ein Multi das gerne sehen. Das müsste man nochmal als Vorschlag vielleicht reinbringen. Wenn man das über dieses Ticketsystem, da muss ich nochmal gucken. Im Endeffekt wäre es sowieso eigentlich ganz cool, wenn es gibt ja im Endeffekt nur 2 verschiedene Labcaches, ne? Also entweder musst du eine Reihenfolge machen oder kannst die Wir ab. Ja, genau. Dass die 2 unterschiedliche Symbole hätten. Andere Farbe oder so. Ja, ne? Weil Gleider schreibt gerade, da sollte der Owner die Beschriftung anpassen. Nee, das nützt mir nichts, weil wenn ich das jetzt mit meinem Makro da auf die OSM-Karte werfe, dann habe ich da Icons, aber keine Namen. Erst wenn ich draufklicke, sehe ich die. Und das mit den 2 verschiedenen Icons ist eine bessere Idee, weil dann würde ich auf den ersten Blick sehen, okay, bei dem musst du aufpassen, dass du die richtige Reihenfolge einhältst. Das ist im Moment noch ein bisschen ungelöst. Das wäre cool, wenn dieses Icon quasi, das eine wäre orange, da weißt du, okay, muss den wie ein Multi machen und das andere wäre grün wie Tradis quasi. Ne? Ja, genau. Das wäre echt cool. Das müsste man da nochmal, glaube ich, mal reintragen. Was kommt da denn schon wieder? Graf Zahl haut schon wieder die Zahlen raus. Funde je Land von dem Location lässt. Deutschland wieder vorne. 3156. Und dann kommen erst die Amis mit Drittel, 1021. Hey, Deutschland ist immer überall vorne. Ja, das ist unfassbar. Ne? Wenn es ums Bescheißen geht, sind die Deutschen ganz weit vorne. Ne? Da einer aus Singapur. Guck mal, ich weiß gar nicht, ob Hoya das auffällt, wie oft wir heute Scheiße einbauen. Ja. Bescheißen, ne? Der muss auch bezahlen. 2 aus Afghanistan. In Afghanistan haben wirklich welche, die cashen. Ja, Soldaten wahrscheinlich. Ich würde mir in die Hose scheißen, wenn ich da in Afghanistan in irgendwelche dunklen Löcher reinfasse. Das, boah. In Afghanistan gab es doch was sind das denn? S4-Camp? Nee, S4 nicht, ne? KFOR? Ja, ich weiß aber, was du meinst, auf jeden Fall. Keine Ahnung, da gab's doch in den Camps gab's doch auch Caches. Ja, okay, das wird gehen, aber sonst, da fummel ich doch nicht in irgendeinem. Nee. Das ist ja, also in Afghanistan in irgendeinen Löchern rum zu fummeln, das ist ja richtig scheiße. Ne? Das ist, ja. Nur fummeln vor allem. Also wo wir gerade OSM-Karte hatten, die Frage stellte sich auch auf Telegram, im Telegram-Kanal, da waren aber nur ein paar Antworten. Das könnt ihr mal kommentieren, das wäre mal interessant. Macht da eigentlich noch jemand mit? Also aktiv bei OSM die Karte bearbeiten. Genau. Pflegen, ja. Ich habe das ganz am Anfang, aber das ist so viele Jahre her, habe ich das mal versucht und ich bin da echt nicht mit klargekommen. Also das war zu kompliziert für mich. Jetzt komme ich schon aus der IT, aber da habe ich trotzdem Probleme gehabt. Das ist allerdings auch viele Jahre her. Also es kann sein, dass das so mittlerweile geht das gar nicht mal so schlecht. Also ich habe mich irgendwann mal geärgert, weil ich Sachen bei eBay Kleinanzeigen verkauft habe und die haben immer unsere Straße nicht gefunden, beziehungsweise unser Haus, als wir hier gebaut hatten. Und dann habe ich die ganzen Häuser im Neubaugebiet hier eingepflegt. Ne? Also das geht ganz gut, aber ich habe dann diese, wie heißt noch diese App, die es da gibt dafür, da gibt es auch so eine App, da kannst du quasi durch die Gegend laufen und musst Fragen beantworten, die dann bei OSM quasi Street Complete, genau, hochgeladen werden. Kenn ich das habe ich dann während der Mittagspause auf der Arbeit gemacht, weil da war quasi auch kaum was eingetragen bei OpenStreetMap. Und dann wurde ich nachher angepumpt von den Platzhirschen der Örtlichkeit da. Ich musste das noch nacharbeiten, weil wenn ich dann irgendwie, dann ging es, glaube ich, darum, welche Dachform oder so das Haus hat. Und dann müsste ich doch gleich noch die Etagen mit ein. Also irgendwas müsste ich da editieren irgendwie. Das ist schon über ein Jahr her. Und dann habe ich gedacht, wisst ihr was, Leute, macht euren Scheiß doch allein. Wollte ich gerade sagen. Also das, was wir jetzt schon von vielen Seiten gehört haben, das schon wieder so ein, da sitzen die Trolle schon wieder. Deswegen hasse ich Trolle. Das ist für mich also ein unfassbar rotes Tuch. Ich umschreibe es mal ganz kurz und das wollen wir auch gar nicht ausbreiten, aber auch, dass ein Mann aus dem Telegram-Kanal gewandert ist, ist für mich einfach, weil er da rumtrollt. Das ist für mich, wenn ich schon nur das Gefühl kriege, dass die Leute einen nur immer reizen wollen, da habe ich keinen Bock drauf. Und die sitzen schon in jeder Scheißgruppe drin. Auch bei Facebook, geh mal in den GSAK-Kanal. Im Moment ist es besser geworden, aber früher, da bist du reingegangen, hast eine Frage gestellt, da kam der ein ganz spezieller Troll sofort um die Ecke. Ja, welche Version? Was hast du denn? Hast du einen Log? Oder hast du das alles reingestellt, was er wollte? Und dann kannst du ja vorher deinen Arsch drauf verfetten. Ja, nee, da kann ich auch nicht helfen. Und jedes Mal, weil der einfach, der hatte gar keine Ahnung, der hat in meinen Augen auch heute noch keine große Ahnung von GSAK, puppte aber überall rum, ey. Oh, das war so nervig. Und das hast du in fast jeder Gruppe, hast du einen so einen Arschgeige gesehen. Und die wissen auch, das immer genau so zu formulieren, dass du es noch nicht festzurren kannst, dass du nicht sagen kannst, hier, guck mal, jetzt trollt er. Sondern es ist immer sogar an der Grenze lang, weißt du? Immer leichte Provokation, immer an der Grenze und immer endlos lange und sich am Ende am liebsten noch als Opfer darstellen. Und genau diese Arschgeigen gehen mir unfassbar auf den Sack. Das und dann, kann ich gar nicht beschreiben. Und dann fragt man nach, und bekommt einen ellenlangen Aufsatz über eine Sache, die wirklich, ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber wenn ich da so einen ellenlangen Aufsatz von einer Sache, die eigentlich jedem klar sein muss, höre, ist das ganz klar, dass es einfach nur provokant ist, um zu gucken, jetzt ziehst du mit dem Thema mal wieder raus. Das hat nämlich mit Geocaching nichts direkt zu tun. Ne? Ja. So, und er ist überall und immer die Unschuld. Wir hatten das auf Twitter schon, da haben wir ihn schon zwei, ich habe das schon zweimal geblockt. Ich lasse die Leute dann irgendwann immer dann doch wieder folgen, wobei ich immer nicht verstehe, wenn sie mir sowieso noch auf den Sack gehen, warum sie überhaupt mir folgen, sollen sie es doch lassen. Und als das dann jetzt auf Telegram auch noch losging, habe ich gesagt, nee, jetzt reicht mir das, der wird exakt nirgends mehr teilnehmen, was mit uns zu tun hat, so leid es mir tut. Das geht einfach nicht, es passt einfach nicht, so einfach ist das. Das ist noch nicht mal, dass ich irgendwie da böse bin oder ihn umbringen will oder wütend bin, sondern einfach, da habe ich gar keinen Bock drauf, mich mit zu beschäftigen, da bin ich mittlerweile zu alt für. Ist so. Ja, das ist so. Und man muss dann auch einfach mal sagen, scheiße, das tut mir nicht mehr an. Ne? Das reicht dann, genau. Alle guten Dinge sind dreimal scheiße. Ja. Aber nicht so scheiße, und das ist, ich schätze hier gerade noch das Thema, ist halt immer noch OSM, ist eigentlich super. Und grundsätzlich finde ich OSM auch klasse. Ich habe nämlich viele Geräte, wo ich OSM-Karten drauf habe, weil die auch eigentlich sehr gut gepflegt sind. Ne? Also das ganz selten falle ich da auf die Nase, dass da irgendwie ein Weg nicht vorhanden ist. Und ich glaube, würden viele OSM-Karten nutzen. Man liest ja auch öfters mal so, dass in Alpen Leute abstürzen, weil sie auf einmal dachten, der Weg geht weiter und der war dann nicht mehr oder in Probleme geraten. Ich glaube, in OSM-Karten wird das nicht so passieren. Ne? Ja, OSM-Karten, das Schlimme, also das ist das, was mich stört, dass OSM langsam das Monopol wird. Früher gab es immer noch Konkurrenz und ich sehe das immer, ich gehe ja einmal oder alle zwei Monate gehen wir mit Rollsplit-Kalle da oben in der Görde oder Umgebung irgendwo nochmal wandern. Ne? Mhm. Und dann holt er da sein 54 Jahre altes Garmin raus, wo die alte scheiß Topo 7 drauf ist. Und ich hole meine nagelneueste OSM raus und er hat die Wege, die ich nicht habe. Und das wirklich nicht nur einer. Das ist das Schlimme. Und die Karte, die hätte ich gerne. Wenn ich die kaufe, verkauf mir die für 100 Euro, liebe Garmin-Leute, dass das aber auf meinem Handy unter Locus läuft, die würde ich euch sogar abkaufen. Also ich wünschte mir doch noch mal eine Konkurrenz, weil OSM... gesagt, Open ist immer gut. Open ist immer nett und Open will ich eigentlich nicht haben, Open Source. Weil das meistens auch immer das Gleiche ist. Da sitzen irgendwelche Pöstchenjäger und machen das irgendwann auch madig und dann kannst du dich nicht beschweren, weil sie dir dann sofort, ja, aber ist ja umsonst, ja, dann lass mich doch bezahlen dafür, dass ich was Professionelles kriege. Wäre mir lieber. Aber ich glaube, es ist bei OSM so, wenn ich bin der Meinung, wenn ich zum Beispiel da irgendwelche Änderungen eintrage, die werden halt freigeschaltet, ne? Da setzt ein Reviewer hinter, ne? Das finde ich halt zum Beispiel schon mal ganz gut, dass da nicht jeder irgendwie meint, jeden Mist jeden Nachtclub einzutragen oder so. Ja, aber das hast du ja bei Wikipedia zum Beispiel auch, und da wird ja alles gestrichen. Egal, ob das stimmt oder nicht. Das wird sowieso gestört. Ja, das stimmt. Bei der Wikipedia habe ich auch mal was versucht, da habe ich einmal was gemacht und habe dann meinen Account gleich gelöscht, ne? Ja, da brauchst du überhaupt nicht, also. Sinnlos. Das stimmt schon. Aber wie gesagt, ich finde ansonsten die Karte auch eigentlich echt gut. Also ich habe sie, wie gesagt, überall drauf, aber vielleicht kann der Gründel ja mal helfen. Der hat auch ganz guten Kontakt zu Garmin, glaube ich. Vielleicht hört er ja, dass du die Topo 7 bekommst. Ne? Ja, nützt mir ja. Also ich kriege sie ja nicht auf Locus. Das ist ja das Problem. Ja, aber vielleicht gibt es da ja eine Möglichkeit. Nee, habe ich schon alles probiert. So, ich hab sogar die Topo 2012 noch, die ganz offiziell gekaufte sogar. Da habe ich 100 Euro oder was für bezahlt. Aber die war auch erste Sahne noch. Und das ist die OSM nicht mehr. Und soweit ich weiß, macht Garmin ja auch nur noch OSM. Ja, mittlerweile. Also Gleider schreibt das gerade. Ich glaube, das ist gar keine Verschwörungstheorie. Das haben die selber sogar mal gesagt, dass sie die natürlich noch überarbeiten. Aber die Grundlage ist mittlerweile bei Garmin, soweit ich das weiß, auch OSM-Karten. Ich glaube, das will ich jetzt mal kurz gucken. Ich bin sogar Meinung, dass selbst bei Google Maps, ne? Dass die sich auf OSM setzen. Ich will mal kurz hier ran. Ja, teilweise auch nur die Daten, die da gesammelt werden. Nein. Die Layer, oder? Ich habe ja ganz am Anfang unser Neubaugebiet hier eingetragen, ne, die Häuser. Und ich sag mal, das habe ich teilweise ein bisschen stümperhaft gemacht. Ne? Also so ein angebautes Carport oder so ist dann vielleicht nicht so ganz optimal so rangeflickt. Wenn ich jetzt die OSM, die Google Maps Karte hier ranzoome, ne, dann sind das aber hier ganz genau meine Einträge. Ne? Cool, du bist berühmt. Ja, ne? Also da siehst du halt mal, das ist schon schon Monopol, ne? Ja, und vor allen Dingen selbst so ein Laden wie Garmin hat einfach nicht mehr die Möglichkeiten, sowas wie die Topo, glaube ich, rauszubringen, weil es einfach keiner mehr kauft. Die Leute sind alle geil, Geld zu sparen und nehmen, was ist geil, die sparen Geld, so. Und dann nehmen sie lieber die OSM-Karten, weil die halt umsonst sind. Und die sind ja auch gut, ich will gar nicht sagen, die sind schlecht. Auch gepflegt, ne? Ja, also aber nur bis zu einer gewissen Stelle. Und dann führt mich die Topo weiter und die OSM hat leider nichts mehr. Ich sag mal, im Gelände wird es vielleicht bei OSM teilweise schwierig. Ich habe auch schon ein paar Mal so Wege gehabt, die nicht mehr da waren oder die vielleicht kein Weg waren, sondern nur ein Pfad. Aber es gab ja mal hier im Landkreis die Situation, dass die Navigationsgeräte aus einem neuen Kreisel die Autos nicht mehr rausgeschickt haben. Die sind dann quasi im Kreis gefahren, weil das Navi nicht mehr den, ne? So, und ich sag mal so, Verkehrswege, ne? Neue Kreisel, neue Autobahnabfahrten, die sind ratzig-fatzig drin. Ne? Da ist also OSM wirklich, also was so Autofahren angeht, als Navi, ist eine geile Karte, ne? Definitiv. Ne? Ja, willkommen im OSM-Podcast, ne? Ja, also wie gesagt, die sind bestimmt nicht schlecht. Ich persönlich hätte trotzdem lieber noch so eine professionell überarbeitete, aber gibt's halt nicht mehr, muss ich mitleben. Ist halt so. Ist auch stöhnend auf hohem Niveau, weil letztendlich gehe ich dann halt ohne Karte weiter. Das aber ich werd das nächste Mal, wenn ich bei der Feuerwehr mal bin, jetzt muss ich auf Holz klopfen, nicht, dass hier irgendwie, wir fahren ja auch mit Navi, da muss ich mir tatsächlich mal die Karte angucken, ob die auch auf OSM basiert. Das würde mich mal interessieren. Würde ich fast wetten, mittlerweile ist wirklich alle. Ich hatte nur mal geguckt, es gibt noch die, ich glaube, so eine App, die heißt GSM Topo. Da kriegst du dir die ganzen vom Vermessungsamt da die Karten. Mhm. Aber das Problem ist wieder, die hast du da nur in dieser App. Weißt du, die kannst du nicht exportieren auf andere Apps. Genau. Oder ich kann auch keine POIs einlesen. Wenn ich dann die Caches darüber schieben könnte, wäre das ja auch noch eine Möglichkeit. Aber es geht alles nicht. Also man kriegt das nicht gemixt. Und ich habe auch schon in Locus tatsächlich mal welche gekauft. Da sind auch so 4-5 Anbieter drin, die so Karten anbieten, die angeblich etwas besser sind. Habe ich mir angeguckt, ist OSM, nichts anderes. Da ist der gleiche Weg zu Ende an der Stelle, wo sie auch bei OSM zu Ende sind. Also, aber Jörg, stell dich nicht so an. Meine ersten Caches habe ich mit einem mobilen Autonavi gefunden. Da muss ja, bitte wenden, bitte wenden. Ja, nee, das, aber ich habe, Mann, ich bin mit so einem komischen, das sind ja schon Zeiten, Aufklappantenne am so einem komischen Handy-PC, der da eine Stunde hielt. Ging alles, keine Frage. Also ich wollte gerade sagen, heutzutage, ne, ich meine, der Einstieg in unser Hobby, ne, der ist ja heute echt wirklich simpel. Ne? Wenn ich wirklich überlege, ich habe 2010 angefangen und den ersten Cache habe ich ohne alles gefunden. Also dann habe ich nur auf der Karte geguckt und bin dann losgelaufen, weil ich nichts mit hatte. Da hat die Smartphones waren auch nicht so verbreitet. Ne? Und dann bin ich tatsächlich den zweiten Cache habe ich dann das Autonavi genommen und bin damit mit dem Fahrrad losgedüdelt, ne? Und ja, das kenne ich auch noch, dass wir dann immer umdrehen. Ich war volles Mett auf die Fresse gepackt, so berg runter im Wald. Und meine damalige Lebensgefährtin hat nur gesagt, oh, guck mal, voll auf die Nase gefallen. Aber das Einzige, was er hochgehalten hat, war das Navi. Weißt du? Das ist auch richtig so, das ist teuer. Ja, genau. Ne? Also ja, von daher ist es heute ja wirklich echt simpel, ne? Was das angeht. Ey, da haben wir ganz andere Zeiten mitgemacht. Ja, das ist ja keine Frage. Na gut, wo sind wir jetzt überhaupt? Huch! Oh ja. Ne? Ich weiß auch nicht, ich habe einfach kein Glück damit. Gibt's auch einen Artikel drüber, will ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Auf dem NDR war das, glaube ich, vorgestellt. Grundloses Moor, eine Krimi-Wanderung. Und dann habe ich den Titel da gelesen. Und da stand dann halt drin, ja, der ist ein Krimi und er wollte halt Geocaching mit einbauen und so. Ich dachte, gut, das guckst du dir mal an. Also das ist schon immerhin ein Buch. Ist ja auch ein Verlag, also das merkt man schon so. Ne? Das ist schon eine andere Qualität jetzt als dieses komische Logbook, über das wir lieber nicht mehr reden wollen. Aber mich jetzt, also weiß ich, da, also teilweise Begriffe drin, die mir gar nichts sagten. Die wurden mir da allerdings von unseren ganzen Osthörern sozusagen erklärt. Ach so, okay. Das waren so wohl DDR-Begriffe, mehr oder weniger. Von welchem Verlag möchte der Kollege Gleiter wissen? Weiß ich nicht. Mal gucken. Guck mal auf den Link von dem Buch. Wir verlinken das, ja. Ich guck grad mal. Ja, ich bin auch gerade am Gucken hier. Grundloses Moor, da ist es. Ostsee-Krimi heißt der Verlag? Nee, der Verlag heißt, glaube ich, anders, oder? Ostsee-Krimi ist, glaube ich, so eine Reihe. Ach so, okay. Von diesem Verlag. Wo steht? Hinsdorf Verlag. Ah, genau, Hinsdorf, ja. Hinsdorf Verlag, 304 Seiten und kostet als E-Book zumindest, als Taschenbuch 15 Euro, als E-Book 12 Euro. Das ist ein, ich will das auch nicht schlechter machen, es ist ein ganz nettes Buch, nur hättest du als Geocachen Kindesmisshandlung eingebaut, wäre gar nicht aufgefallen. Also es wird dreimal erwähnt und das war es dann auch so. Also wie es eigentlich so häufig bei diesen Krimis ist. Ja, aber doch so extrem, er hat keine Ahnung von was er da schreibt, das merkst du einfach zum großen Teil. Er geht auch nicht auf geocaching.com, sondern er geht auf geocachinginternational.com, glaube ich, oder so. Also das ist mir alles zu schräg. Wer das genauer wissen will, lese nochmal den Artikel, da habe ich das auch nochmal aufgeschrieben, was mich da gestört hat. Es war halt alles sehr weit hergeholt, ne? Das hat sich aus dem Artikel noch so ein bisschen in der er ist mir so, ich glaube, er ist selber auch Leichendoktor, hätte ich fast gesagt. Wie heißen die hier? Dentist, ich wollte gesagt. Ja, so ähnlich. Ja, ich komme hier auf den Namen jetzt hier. Was ist Chat? Pathologe, genau. Genau. Er ist Pathologe, aber. Und da geht er auch sehr viel drauf ein. Das ist ein bisschen pathologenlastig. Und der Teil, der ums Geocachen geht, da fässt du dir schon eher einen Kopf und denkst immer, lass mal gut sein. Also mich hat's nicht überzeugt. Also so als Pathologe, denke ich immer, hast du auch ganz schön viel Scheiße auf dem Tisch, ne? Ja, Scheiße. Das ist immer, ja. Ja, also wie gesagt, es gibt ein Buch, ne? Ja. Wer den Frühling noch ein bisschen warten muss und noch ein bisschen Zeit hat zu lesen, das ist auf jeden Fall wohl besser zu lesen als das andere. Ja, Buch, das kann man lesen und der ist in Ordnung. Der Geocaching-Geheimdienst ist schon ein bisschen arg schräg. Später verschwindet der auch ganz plötzlich. Ich sag mal so, ich kann es nicht empfehlen, aber deswegen wollen wir es trotzdem nennen, weil mein Gott, also hat ja nicht jeder den gleichen Geschmack und von daher guckt euch an, was im Klappentext steht und dann entscheidet für euch, ob ihr das gut findet. Genau, und wenn ihr es nicht so gut findet und nicht zu Ende lesen könnt, schickt uns das einfach zu. Wir hauen das bei der nächsten Verlosung raus. Genau. Verlosung, Geschenke, nee, Gewinne. Genau. Das ist ja wichtig, damit man Leute lockt. Das kennen wir doch. Wir kennen uns da aus. Wir sind also. Was Gewinne angeht, sind wir ganz weit vorne. Aber hast du schon was gewonnen bei MacMario? Nee, ich habe aber auch also nur bei der ersten Bestellung den Token genommen und bei den nächsten Bestellungen gesagt, behalt mal den Token, mir reicht einer und dann freut sich irgendwer anders. Also ich kann mir die Sachen auch selber kaufen, ich will da jetzt nicht... Nein, also wir haben ja auch schon gesagt, wenn wir was gewinnen, dann geht es aufs nächste Hörerinnen-Event. Ne? Ja, genau, deswegen einen Token wollte ich haben, den habe ich bekommen, den bewahre ich auch auf und gucke immer, ob wir was gewinnen. Ich habe letztes Mal sogar tatsächlich an dem... ich habe es gesehen, an dem Live-Chat mitgemacht. Genau, an dem Live-Chat mitgemacht, genau. Ja. Oh, da kam auch wieder das Thema Corona, aber ich glaube, da war ein, zwei, die sind dann auch gegangen, weil ich nicht so überzeugt von ihren Ideen war. Ja, aber ich habe es mir angehört, war ganz okay. Mika fragt, ob der hundertste Telegram-Channel-Betreter schon was bekommen hat. Ich weiß gar nicht, wer der hundertste war. Haben wir überhaupt schon? Ach ja, wir haben schon 100, ne? Der kann das zu unserem nächsten Event kommen und den drücken wir so richtig schön so einen Bleistift ins Ohr oder so. Ne? Channel, 115 Mitglieder haben wir zurzeit. Ich finde ihn immer noch sehr gut. Ich muss mal eins dazu sagen, weil als wir jetzt einen daraus entfernt haben, um das mal so zu formulieren, kam gleich wieder, ja, in einer anderen Gruppe hast du rumgemeckert, dass, ja, ich möchte vielleicht ein, zwei Worte noch kurz zu sagen. Die andere Gruppe heißt geocaching.de, die soll also für alle deutschen Geocacher sein. Und da warte ich tatsächlich eine gewisse Offenheit von den Admin-Leuten, solange da nichts Beleidigendes fällt. Wenn das für alle Geocacher sein soll, dann muss da schon einiges gehen. Wir haben die Telegram-Gruppe aufgemacht, nicht für alle Geocacher in Deutschland, sondern als Rückkanal für den Podcast. Das ist im Prinzip unser Wohnzimmer. Und wenn mir da einer auf die Füße trete, schmeiße ich ihn da raus. Das hat nichts mit irgendwie... Zensur zu tun, sondern es hat einfach was, ich finde den scheiße, ich schmeiß den raus damit zu tun. So einfach ist das. Und das war, es ist auch nicht so, dass es eine alleinige Entscheidung war, sondern es wurde gemeinschaftlich entschieden. Ja, also das geht nicht um persönliche Probleme, sondern einfach irgendwann nervt's. Ne? Ja, und deswegen, also das nicht falsch verstehen, also das sehe ich völlig unterschiedlich, die beiden Kanäle. Ja, ja. Ne, und wenn wir dann zu viel so eine Scheiße lesen, dann wird die Scheiße rausgeworfen. Ja. Ne? Also das ist, Das ist mit Scheiße, aber jetzt nicht persönlich gemeint, sondern wir müssen Scheiße sagen. Ja, ne? Aber nein, ich meine, es ist ja so. Es war die ganze Zeit provokant schon immer. So. Ja, also zumindest kam es uns so vor, so und so einfach ist das. Dann haben wir die Ersten schon gesagt, dass sie den Kanal verlassen wollen, weil eben genau nicht so viel davon kam und so. Das ist halt unsere Entscheidung und an der Stelle sehe ich das auch überhaupt nicht ein, dass ich auf irgendwas Rücksicht nehmen sollte. Ich weiß, manche sind dann der Meinung, hey, muss ich drinnen lassen, da muss man auch mal aushalten. Ich muss gar nichts aushalten. Ja, das ist das Schöne. Genau, weil bei diesen Kanal haben wir halt tatsächlich gemacht, so ein bisschen als Wohnzimmer, auch als Feedback-Kanal, ne? Genau. Als Ersatz zum Beispiel für die Kommentare auf dem Blog oder so. Ja. Und derjenige kann uns auch auf andere Weise immer noch kontaktieren. Ne? Ja, also von einfach, daher alles gut. Genau, ein Postkasten einfach zugeschlossen. Ne? Genau. Andere so, wird aufgeschlossen. Was? Aber, der andere wird jetzt aufgeschlossen. Ich habe auch mal, war auch ein scheiß Übergang, aber naja. Der andere wird jetzt aufgeschlossen? Ja, Escape. Achso. Ich hole mal gleich einen Snickers hier. Übergangsstars sind wir. Hast du den Beitrag zu diesem Escape, hast du das angeguckt? Ja. Das Video? Ich habe zuerst gedacht, oh Mensch, das ist ja gar nicht mal so scheiße, als ich den Familiennamen der Familie hörte, die da verfilmt wurde. Die hieß nämlich Heuer. Da dachte ich, oh. Ach so. Was ist denn das? Aber nein, es war nicht der. Genau, es war eine andere, ungeheure Familie. Genau, es gibt also jetzt in Hamburg, Escape the City. Da gab es dann auf dem NDR einen Bericht drüber, verlinken wir natürlich. Der war gar nicht so schlecht, finde ich übrigens. Kurz und ja, genau, schmerzlos. Der war kurz, knapp, klar. Ja. Und man löst praktisch einen Mordfall in der City mit Beweismitteln. Ist im Prinzip, kann man sagen, ist fast ein Where-I-Go, ne? Es hast ein Where I Go, du kriegst aber halt irgendwie, du kriegst eine Box mit wohl, ne? So, und da sind da Umstände. Ja, also kein Where I Go im eigenen Sinn, aber so ähnlich, so vergleichbar, deswegen meinte ich Where I Go. Ja, genau, ne? Aber im Prinzip, das sah sehr gut aus und, das ist dann irgendwie in Hamburg in der City gewesen, glaube ich auch nicht auf so große Strecke, sondern so ein bisschen hin und her laufen da. Ja. Und ich nehme das auch der Familie ab, die da begleitet wurde, dass denen das wirklich Spaß gemacht hat. Ja, es soll also auch mehrere geben. Im Moment gibt es jetzt, ich glaube, zwei oder drei. Episode 1 war das ungeklärte Verbrechen, wenn man auf der Seite guckt. Das ist escape-the-city.de. Und da gibt es ja eine Episode 1, das ungeklärte Verbrechen. dass man da bla, genau, und da kommen dann die Fakten. Gruppengröße ist ausgelegt auf 2 bis 8 Personen, Spielorte in 9 Städten spielbar, also wir haben es jetzt halt über Hamburg gesehen, Dauer circa 2 bis 3,5 Stunden, Strecke 3 bis 4,5 Kilometer. Benötigtes Material erhaltet ihr uns von uns per Post zugesendet. Zudem wird ein Smartphone benötigt, keine App erforderlich. Der Versand dauert 5 bis 6 Tage. So, und dann kann man das buchen. Und dann kostet das aber auch echt nicht ganz wenig. 79,90 Euro. Das fand ich schon. Das ist schon eine Nummer, ja. Wobei andererseits, na gut, es geht, ich glaube aber nicht pro Person, ne? Das ist, nee, für ist die Gruppe. Für die Gruppe. Und ich weiß nicht, was man in so einem Escape Room bezahlt, wenn man da so, wie teuer sowas ist. Also hört sich erstmal viel an, aber wenn man es jetzt auf 8, 9 Leute verteilt, ist es für jeden 10er einen halben Tag Spaß. Ist okay, ne? Ich weiß nur nicht. 15 bis 20 Euro. Ist aber nicht pro Person, ne? Nee. Nee, das ja, hier aber ist, wenn du jetzt 8 Personen hättest, wäre das gerade mal ein 10er pro Person. Das hier wird ja ein Paket sein, was du bestellen kannst. Für, ja. Bis zu 9 Personen. Ja. Und dann 2 bis 3,5 Stunden. Ich überlege mal, natürlich läuft ja ein Typ mit. Das ist eigentlich sogar noch fast billig. Ja, ja. Läuft ein Typ mit? Muss man echt mal sagen. Also, ich meine, da läuft. Nee. Wird nicht sein. Der wird, wahrscheinlich wirst du anrufen können oder so zur Not. So eine Art Telefonjoker wird es wohl geben, ja. Ja, und die Kraftzahl schreibt 15 bis 20 Euro, bezieht ja wahrscheinlich jetzt auf Escape Rooms, dann ist es also okay, ne, finde ich. Ja, also. Wie gesagt, das, was man da sehen konnte, das Paket, also in dem Video, das Paket sah auch recht professionell aus, also das ist schon vernünftig gemacht. Ich weiß nicht so richtig, auch was für Geocacher, also ich vermute, die würden sich eher langweilen. Ich glaube, das ist tatsächlich mit Geocachen dann halt nicht so. Ich glaube auch nicht, dass die viel mit Koordinaten da gemacht haben. Das war eher eher so mit Zettel und dann geh da und da lang. Eher so Richtung Richtung Schnitzeljagd, ne? Aber nee. Trotzdem, wie gesagt, ich fand's sah ganz lustig aus. Ne? Ja, wir werden es beides auch verlinken. Also falls ihr mal nachlesen wollt, guckt euch das an. Vielleicht ist das ja auch für den einen oder anderen was. Ist halt mal eine andere Variante. Kann man ja vielleicht auch machen, wenn man mal Besuch kriegt oder so. Ja, oder als Geschenk oder so. Irgendwann weiß man eh nicht, was man schenken soll, ne? Also kommt, glaube ich, bei Muggels, die du jetzt mitnehmen würdest, glaube ich, fast besser an, als wenn du sie zum Geocachen mitnimmst, könnte ich mir vorstellen. Ja, definitiv. Ja, das denk ich schon. Bei Geschenken erwähne ich nur kurz, dass ich bald Geburtstag habe. Also wer mir noch nichts zum Geburtstag besorgt hat, ne? Das jetzt nicht gerade. Wann hast du? Nächste Woche oder so. Ich hatte das gesehen irgendwie im Kalender, dass du demnächst hast, aber ich wusste nicht mehr wann genau. In einer Woche, deswegen konnten wir nächsten Donnerstag nicht aufnehmen. Ah, genau. Ja. Ja, hier war gestern gerade, hatte Heike. Genug. Ja, bei uns ist dann immer große Geburtstagswoche, weil meine Frau hat einen Tag vorher und. Dann lohnt sich's ja wenigstens. Dann gibt es ja noch 3 Nachbarn, die wir haben quasi innerhalb von 7 Tagen haben wir ja 5 Geburtstage. Ne? Aber das ist ja doof. Ihr habt ja, die Kinder sind noch zu jung, kriegst ja nur gemaltes Bild, noch nicht mal was Vernünftiges. Aber das ist manchmal so schön, Jörg. Ja. Die geben einem so viel wie. Wenn sie nicht da sind, vor allem, ich weiß. Ja. Nee, das lohnt sich aber. Der große Vorteil ist, du hast die Sippschaft einmal im Jahr weniger im Haus. Ja, das stimmt, ja. Okay. Jetzt aber sowieso, ja. Ne? Jetzt kommt ja eh keiner, ne? Aber auch sonst, ne? Es ist immer schön, dass man nur einen Geburtstag feiern muss. Ja. Okay, das zum Thema Familie. Ne? Ja, ne, kenn das Problem. Was haben wir als nächstes? Dann haben wir komische Lok. Ach ja, jetzt muss ich mal kurz gucken, weiß ich gerade gar nicht, was das ist. Ja, ich hab's mal eingestreut. Der hat tatsächlich irgendwo gelockt. Diesen Mystery haben wir vor einiger Zeit auch gelöst. Schade, dass dieser Mystery archiviert wurde. Die ermittelten Koordinaten können von der Ownerin natürlich gerne bei uns erfragt werden. Das ist doch nett, ne? Dass der Owner zur Not nachfragen darf. Sie haben einen archivierten Cache einfach gelockt, wie immer mal. Aber den haben sie geändert, den Log. Wenn du auf den Link klickst, dann ist der Log jetzt bearbeitet. Ah. Jetzt steht nämlich im Log drin, diesen Mystery haben wir vor einiger Zeit gelöst. Ja. Danke für die Log-Erlaubnis der Ownerin. Die Entenfans, zusammengeschrieben ein Wort. Also wir wissen ja immer, solche Leute wollen ja berühmt werden. Ja. Die haben den Cache schlicht nicht gemacht und ihn trotzdem gelockt, weil sie meinten, es reicht auch, wenn man das Rätsel löst. Ja, ich kann sogar fast verstehen, aber machen will ich es trotzdem nicht. Genau, das war bei, wir können auch den GC kurz mal kurz hier reinschmeißen, wenn mein Tablet hier schneller ist. Hier. Oh. Der 100. Teilnehmer war Ines, sehe ich gerade. Ines ist Puste, 66 Blume. So, 69 wäre ja interessanter, aber puste 66 Blume und die kriegt den Ikea-Bleistift, genau. Ja, aber den Ikea-Bleistift, wo Grisou seinen Namen reingenagt hat. Ne? Genau. Ist Grisou noch da? Der ist schon weg, ne? Nee, der ist schon weg, ja. Oh, ja, also, der muss er wohl arbeiten. Nee, der ist doch noch. Ah nee, ist weg. Ja, Mensch. Also sind ja sogar beide weg, ne? Beide sind heute alle weg. Ein bisschen weich da. Ja. Also das Log verlinken wir natürlich auch, da brauche ich jetzt die Log-Nummer vorlesen. Das verlinken wir natürlich so als kleinen Einschmeißer, haben wir das mal dazwischen gepackt, als kleinen Gag. So. Dann haben wir natürlich auch, kaum positiv erwähnt, beim größten Event der Geocaching-Szene in 2021. Genau, TH... Oh Mann, jetzt habe ich wieder, wie heißt er? Augenblick, ich gehe mal auf den Cache. Der Owner ist TH10GT. Der war ja gerade auf diesem virtuellen Mega-Event oder wie man das nennen will. Habe ich auch schon wieder vergessen. Ich habe das schon wieder vergessen, das war so unwichtig. Und da hatte ja, auf jeden Fall wurde er da lobend erwähnt und irgendwer schrieb mir nämlich, Mensch, guck mal rein, der ist aus Toschte, der ist aus deiner Ecke da. Das ist der, wo ich komplett alle Caches auf Ignore habe, weil er überall einen 9-Volt-Block haben wollte. Da hat er sich damals auch drüber aufgeregt, dass ich das nicht so gut fand. Ja, und jetzt lässt er sagen, also ernsthaft, wie lange ist denn das her mit Groundspeak, seiner komischen Veranstaltung? Das ist das doch war, auch noch nicht. Das war im Ende Januar, 30. Januar oder so? Jörg und THC, nee, THC, die hatten wir vorhin. Aber interessant ist da, dass ich hier auch, dass er am 1.11. bei dem einen Cache, den du verlinkt hast, der gesagt hat, ich disable den mal, der braucht eine Wartung und dann wurde er quasi im Februar zwangsarchiviert. Ne? Ja. So, also das. Und zwar nicht nur einer, ich habe mal durchgeguckt, da waren noch so einige mehr, die da zwangsarchiviert wurden. Das ist schon wieder echt sehr spannend, das Ganze. Da verstehe ich die Leute auch nicht. Lassen sie sich da erst noch groß loben bei so einer Veranstaltung und danach lassen sie ihre Caches. Nee, während, waren die schon am rumgammeln, wenn du dir mal so anguckst. Und da hat er sich aber erstmal nochmal schön feiern lassen und gesagt, so, und jetzt kannst du auch abdanken. Jetzt bist du einmal erwähnt worden, ne? Ja. Beim ganz großen Headquarter-Event. Wenn es auch nur virtuell war. Ja, ich habe von dem auch nicht so viele gemacht. Ich habe mal 1, 2, 3 von dem gemacht oder so. Seitdem habe ich immer so eine 9-Volt-Batterie in meiner Tasche liegen. Und das ist, glaube ich, jetzt auch schon gefühlt 4 oder 5 Jahre her. Das heißt, die wird auch schon mittlerweile nicht mehr funktionieren. Ja, wollte ich gerade sagen. Weil das und ich kaufe noch keine neue. Ne? Wollte ich gerade sagen, jedes Mal war die leer, wenn ich sie dann benutzen sollte. Und dann hätte ich mir wieder eine kaufen. Nee, also das fand ich alles, das hat mich... Also den einen fand ich schon cool. Da bist du halt mit dem Auto hingefahren, ne? Ja. Und dann hast du quasi, hat er einen UKW-Sender gehabt. Ja, stimmt, kenne ich. Ja, das fand ich schon ganz cool so, aber... Wenn du deinen UKW-Sender hast im Auto noch. Ja, jetzt mittlerweile bei meinem jetzigen Auto würde ich auch sagen, das hört schon auf. Ne? Siehst du, da geht's nämlich los. Da kommen wir dann schon mit DBT an hier. Ja, nee, aber damals konnte ich ja noch richtig schön an diesen Drehknöpfen drehen in meinem Käfer, den ich da hatte. Nee, wirklich. Also ich habe auch 2, 3 von gemacht, aber das war mir einfach, das hatte mit Cachen für mich wieder nicht so viel zu tun. Einfach. Nee, und das ist tatsächlich, ich habe wirklich damals für seine Caches mir eine 9-Volt-Batterie geholt, danach brauchte ich sie nie wieder. Die habe ich immer mit dabei gehabt und jetzt mittlerweile, ich glaube, seit 6 Jahren oder so. Und die wird durch sein im Thema, ne? Ja, da kannst du wohl ausgehen. Ja. Also vor allem, du musst auch noch bei ihm stehst du sogar, glaube ich, extra bei. Du musst auch auf jeden Fall eine Batterie haben. Glaubt man nicht, dass ein Dings geht hier, ein Akku. Weil der ja nicht die gleiche Spannung hat. Genau, das Problem haben wir des Öfteren hier mit irgendwelchen ferngesteuerten Autos vom Junior, ne, dass manchmal Akkus einfach nicht gehen, weil die Spannung nicht reicht, ne? Was ich auch richtig scheiße finde, ne? Also das heutzutage in ne? Guck mal, hier steht nicht auch. Ich will auch einen Akku würde ich ja noch machen, den frischen 9 Volt Energieblock richtig rein. Ja, den frischen. Du bist auch nicht ganz frisch, Junge. Und dann waren die Dinger auch echt oft kaputt. Das muss man einfach mal sagen. Naja, gut, ich meine, wenn du so eine Technik verbaust, ne? Die ist natürlich anfällig, ne? Ich glaube, ich weiß gar nicht, damals der Nachtcache von Heuer, der hatte ja auch so. War da nicht auch eine 9-Volt-Batterie? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee. Aber sowas ist natürlich, wenn du es nicht richtig machst, ist es wartungsanfällig, ne? Ja. So, und dann bist du halt öfters mal da, ne? Ja, das ist... Oder halt auch nicht, wie man sieht, ne? Eben, und dann hast du irgendwann keinen Bock mehr und dann war es das nämlich schon wieder. Es ist, naja. Ja, ja, es ist halt, das Leben ist hart. Also kann man nur empfehlen, ne? Wer da noch mal ein paar Caches machen will, die sind bestimmt bis zum Sommer dann zwangsarchiviert. Ja, müsst ihr mögen, also ich. Also Heuer schreibt gerade, Energie war eingebaut, okay, dann habe ich das falsch in Erinnerung. Ja, behauptet er jetzt, muss ja nicht alles glauben. Ich gucke gerade, das Log ist gar nicht mehr drin von den Landesforsten, habe ich das Gefühl. Doch, doch, da war was drin. Jetzt muss ich mal. Ah ja, hier unten wird es enabled. Genau, wenn es ein, wenn, also es gibt den Cache GC8YCFA, GC8YCFA, angelnd ins Lopautal, Tiffy. Genau, es ist eine Reihe von Angelcaches, ne? Glaube ich, mehrere waren es. Ja, genau. Und dann gab es irgendwann ein Log, Needs archived. Wenn es Einwände von der niedersächsischen Forst gibt, sollte der Cache gleich archiviert werden, da sich Cacher größtenteils nicht an irgendwelche Regeln halten können. Genau, weil ein Stück weiter unten kam vorher schon temporary disabled. Hier gibt es Einwände von den niedersächsischen Landesforsten. Das hat aber der Owner selbst gemacht. Genau, der Owner selber, also gar kein Problem. Der hat das sich sofort offensichtlich dumm gekümmert. Und dann stellte sich heraus. Also im Endeffekt finde ich auch ganz gut, er hat dann, ich kenne den Owner, der hat dann nämlich noch geschrieben, zu dem der einen NA-Log gemacht hat, nach über 10.000 Pfunden, 15 Jahren Erfahrung und mehr als 200 versteckten Caches, bin ich sicher in der Lage, selbst zu entscheiden, wann ein Cache archiviert werden sollte und wann nicht. Das fand ich zum Beispiel relativ gut von ihm auch mal auf den Tisch Punkt gebracht, denn er hat es ja disabled. Es ist ja nicht so, dass er den Cache hat offen gelassen, ne? Naja, er meinte halt, weil der da noch liegt, würden die ihn trotzdem machen, hat er auch nicht Unrecht, aber er hat sich ja sofort gekümmert, was auch offensichtlich zu sehen war. Also genau, die Landesforsten hatten mich dann, das hat er in einem Enable-Listing nochmal reingehauen, nachdem sich die Landesforsten bei mir gemeldet haben, ging es um Folgendes. Hier die Antwort von der Revierförsterei Wusode. Für die Landesforsten Niedersachsen sahen diese Dinge aus wie Lockstofffallen. Um Insekten anzulocken. Und da das für mich unklar war, wollte ich wissen, wer da was gemacht hat. Wenn es um diese drei Caches geht, lassen Sie es mich wissen. Denn von den Landesforsten haben wir nichts gegen diese Art der Naturnutzung, wenn die Bäume nicht beschädigt werden. So, und die Landesforsten sind ja im Allgemeinen sehr umgänglich, was Caches angeht. Die haben ja strikte Richtlinien. Wenn man sich daran hält, braucht man keine Genehmigung von denen. Alles tutti. Ne? Deswegen war ich auch verwundert, als ich das gelesen habe, dass es da Probleme gibt. Aber es hat sich geregelt. Peinlich auch, dass der Bitte nicht nachgekommen ist, sein Lead-Archiv dann auch mal wieder zu löschen, weil es einfach eher an der Stelle Schwachsinn ist. Ja. Da würde ich mir zum Beispiel dann manchmal wünschen, wenn auch die Review, er hat ja auch die Reviewer mit eingeschaltet hier, der Owner, dass der Reviewer dann vielleicht den Log dann einfach rausnimmt, ne? Den NA-Log oder so. Ne? Ja, weil es an der Stelle einfach auch nicht passt. Das ist, naja, obwohl das ist wieder nicht die Aufgabe der Reviewer, blablabla, weiß ja selber. Also, naja. Genau, und der Owner hat, der macht halt wirklich viel. Das ist auch der zum Beispiel, der, von dem wir diese Monopoly-Runde da gemacht haben, nicht? Das ist die Memory-Runde. Ne? Ah, okay, ja. Ne? Und also der ist auch auf Zack, wenn es da Probleme gibt, ist der schnell da. Ne? Also das ja, sieht man ja, er hat ja sofort reagiert, also war ja überhaupt kein Thema da, jetzt ein NA zu loggen, war einfach albern. Also wirklich, das ist an der Stelle passt das überhaupt nicht. Deswegen wollten wir es auch nochmal aufführen. Also Landesforsten, mit denen kann man reden, da gibt es gar nicht so ein großes Problem mit Cache-Verstecken. Genau, die haben bei sich auf der Seite, wenn man Geocaching Landesforsten Niedersachsen googelt, dann findet man auch da dieses Pamphlet, das ist ein PDF, das kann man sich da runterladen und da steht ganz genau drin, was man machen darf und was nicht und dann ist es auch problemlos möglich. Ne? Dann kommen wir mal loben bei uns im schönen Niedersachsen. Ne? Absolut. Es ist ja nicht überall scheiße. Ne? Aber der nächste wieder. Nein, dann kommen wir zu einem, der heißt Cheese Bread. Der hat 26.000 Funde, ist seit 2010 dabei. Mal ganz ehrlich, so viel ist das dann auch nicht. Das ist schon eine Menge, aber jetzt also. Der hat 10-mal mehr als ich und ist genauso lange dabei, ne? Ja, aber trotzdem ist ja jetzt keiner, also nee. Andere sind 10 Jahre dabei, die haben 100.000. Also, ja, das ist schon eine Menge, aber immer noch überschaubar, aber ja, wenn man sich seine Logs dann mal anguckt, habe ich tatsächlich mal so stichprobenartig reingeguckt, das riecht schon sehr nach Beschiss, was er da betreibt, also der loggt auch Caches, wo er nicht war, Punkt, das kann man einfach mal festhalten. Das sind so viele an einem Tag, die zum Teil auch so weit auseinander liegen, dass es technisch gar nicht möglich ist, was er da macht. Also ist wirklich so. Mhm. Das habe ich mir tatsächlich mal angeguckt. Ja, aber das ist mittlerweile, da rege ich mich fast nicht mehr drüber auf, weil solche Leute gibt's, die wirst du nicht los und dann lass sie doch machen, mein Gott nochmal. Obwohl, wenn du natürlich anfängst, so zu stalken, wie das da gemacht wurde. Ja, also, es gibt ja auch genügend Leute, also ich manchmal zum Beispiel logge auch nicht tagesaktuell. Manchmal logge ich 2 Tage später, weil ich einfach nicht die Zeit gehabt habe. Ja, das ist aber, also das muss ich sagen, der hat recht. Der Typ bescheißt. Punkt. Das ist offensichtlich. Hier bei der Masse schon, aber manchmal versuchen die Leute dann zu, ja, aber der war gar nicht, der stand gar nicht im Logbuch. Das kann halt manchmal auch sein, ich habe auch schon mal einen Cache 10 Tage später gelockt. Ja, das, da gebe ich dir recht. Dann kannst du auf der Seite, wo du gerade gelockt hast, vielleicht gerade beim neuen Cache, der noch häufig angegangen wird, stehe ich vielleicht 2 Seiten weiter vorne. Oder manchmal stehe ich auch einfach irgendwo auf einer Lücke, die ich gefunden habe, ne? Weil ich Lücken auch mal durchaus schließe oder auch mal auf eine Stempelunterschrift unterschreibe, weil das eh verwischt. Ne? Also Ottokar schreibt gerade, 2600 Funde im Jahr ist verdammt viel. Ja, wenn du viel rumkommst, ganz ehrlich, und ab 2010 angefangen hast, dann ist kommt das immer noch machbar. Wobei und es kommt auch darauf an, was du machst, wenn du zum Beispiel Rentner bist oder so. Ja. Dann sind das aber auch nur, jetzt lass mich rechnen hier, 8, ist das 8? Nee, 6. 6 pro Tag ungefähr, ja. Ne? Ja, ja, also sagen wir so, guck in sein Profil rein, dann merkst du schon, dass er mal offensichtlich auch zwischendurch beschissen hat. Das ist einfach... Bei dem ist es hier ganz klar. Aber das ist halt nicht das Entscheidende, weil der Typ, ja, der hat vielleicht mal hier und da beschissen, weil er mal gerne Punkte haben wollte. Mach sein. Aber jetzt nehmen wir mal einen Cache als Beispiel, das ist nämlich der GC7D6FF. GC7D6FF ist die Kuxland Challenge, das Paddelboot. Und da guckt man sich dann die letzte Ride Note von Taumea an. Das ist ein Sockenpuppen-Account. Und dann kann man sich schon mal fragen, wer den größeren Schuss hat. Ja. Also mal ganz ehrlich. Also der hat in einer unfassbaren Ausführung mit, also genau kleinstens belegt, wo, wer, wie, wann beschissen hat. Ja, in einer Auflistung, wer, wann, wo, mit Foto oder ohne. Ja, mit wie viel Fotos und allen, also ja. Ich weiß nicht, wie viel Arbeit er sich gemacht hat, aber ich würde anfangen, über mein Leben nachzudenken. Also Taumea kann man nur empfehlen, wenn man so oft auf Klo sitzt und scheiß, ne? Ja. Und so eine Scheiße hier zusammenschreibt und so viel Scheißzeit hat. Ne? Ja, das ist wirklich, also... Also ja gut, aber ich finde es schön, dass es noch Leute gibt in der Community, die sich um andere kümmern und Sorgen machen. Aber wirklich, was für ein Umwelt. Auf Heimfahrt, in Klammern 1300 Kilometer, 13,5 Stunden reine Fahrzeit, über 20 Funde gelockt und weit nach Mitternacht geht's ihm lange gestrandet, ein T5 Paddelcash, kein Foto gemacht. Also, nee, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, welchen von beiden ich seltsam auf. Ich möchte beiden nicht begegnen. Also ich glaube ja eher, dass Taumea und wie hieß der andere, Cheesebread, ja, persönliches Problem miteinander haben. Darf ich euch mal einen Tipp geben? Trefft euch auf der Autobahnbrücke in Österreich und haut euch einmal so richtig voll ein in die Fresse. Ja, das so. Könnte echt helfen, weil sonst ist es aber irgendwie, das ist einfach nur peinlich, ne? Naja, aber wir haben auch noch mehr Peinliches. Wir sind ja auf Boulevard, wir müssen auch ein bisschen was für die Peinlichkeit tun. Scheiße, haben wir jetzt heute wirklich ausreichend genug. Wir wollen ja nicht die ersten Leute schon wieder verscheuchen hier. Da haben wir GC8117J. GC8117J, das kleine Gespenst. Also, ich will es gar nicht alles vorlesen, aber lest doch einfach so die ganzen Logs mal durch. Also gerade so die letzten ab 10.2. die Ride Note falsch, es ist kein Privatgrund und kein aktiver Telefonverteiler. Und dann kommt das Needs Archiv, es ist Privatgrund, da das Grundstück 1 Meter breiter ist als die Bebauung. Der Cache wird wieder entfernt, sollte er nicht geschlossen werden. Worauf dann wieder folgt, schade, umsonst hierher gelatscht, keine Dose vor Ort. Und dann, ich hatte noch die Hoffnung, dass die Anwohner mir wenigstens meine Dose wieder gibt, aber leider gibt es einfach unhöfliche Menschen. Also erstmal deaktiviert, ich denke mir was Neues. Wo ich denke, Junge, die wollen nicht, dass du dein Cash da hinlegst, dann lass es doch einfach. Aber ich habe mir das tatsächlich mal versucht, auf Street View anzugucken. Ne? Das ist halt... Da ist ein Bürgersteig, dann hast du da noch einen kleinen Grünstreifen rechts neben dem Bürgersteig und dann kommt so ein Doppelstabmattenzaun oder so. Und da steht wahrscheinlich so ein Telefonverteiler, so ein alter, so ein, diese ja. Luftdinger da. Erzähl mir doch nicht, dass deren Grundstück bis auf den Bürgersteig geht. Ne? Ja, aber selbst wenn nicht, die wollen das nicht da haben, dann nimm ihn doch weg. Ja, natürlich, ganz klar. Also dieses ja. Mimimimimi, ich will aber doch, da ist doch... Oh. Und dann darf man nicht vergessen, der Kollege, dem der Cash gehört, der hat auch schon fast 2000 gefunden, also ist kein Newbie, ne? Ja. Ne? Also wirklich. Also aber ich verstehe es nicht. Also. Er hat ihn ja dann irgendwann verlegt, ne? Um 15 Meter. Also 15 Meter. Nur, damit er in der Nähe bleibt. Also Und jetzt räumt dann der andere den irgendwann wieder. Ist doch, also wie dämlich kann man eigentlich sein? Ehrlich, da kriegst du doch schon Schmerzen mal, wenn du so eine Scheiße liest, oder nicht? Ja, das jetzt, er hat auch nicht mal irgendwo in der Nähe Abstandsprobleme oder so, ne? Also. Die haben doch kein Leben, die Leute. Ich, also anders. Aber das ist ja oben in Lurup, ist das nicht die Homebase von Zakir? Meinst du, nee, Zaki, aber das würdest du deutlicher lesen. Nein, aber vielleicht ist es tatsächlich so, dass da die Owner sich vielleicht doch ein bisschen schwer tun mit der Veränderung. Ne? Ja, das kann natürlich sein. Vielleicht auch beim nächsten, weil, ja, geht ihr auf GC8H815 und lest so ab 5.11.2020. Da geht es dann um Wartung und dann Susi Sonnenschein will, dass der Cash endlich gewartet wird und Wendigo will, dass er nicht gewartet wird wegen Corona-Pandemie. Ich glaube, den hatten wir auch schon drinnen, ne? Ich glaube, den hatten wir schon mal drinnen. Ja, und Susi sagt dann aber doch und er sagt dann, ich will aber nicht und Susi wieder aber doch und ich weiß nicht, manchmal fasse ich mir auch noch den Kopf. Also wirklich, die diskutieren jetzt in diesem Lock, jeder zweite Lock ist, ich mach den jetzt zu, der nächste ist wieder, ich mach den wieder auf und ich mach den wieder zu und ich mach den wieder auf und also warum hört er nicht auf mit dem Hobby? Er hat doch offensichtlich überhaupt keine Lust mehr. Das war doch sowieso, der hat doch sowieso so rumgepöbelt immer mit seinen, wegen der scheiß Pandemie gehe ich jetzt nicht raus. Und ja, also es ist unfassbar. Er hatte, das war der geschrieben, PS, kommen dann später die hunderte neuen Caches aus, ja, wartet ja, doch ja. Bei einem Tag oder verteilt genau. Sich das mehrere Tage? Und das meine ich auch, dass der das war, genau. Der war das, genau. Ja, ja, da muss ich halt sagen, Junge, da gebe ich dir recht, Jörg, wenn du keinen Bock mehr hast, ne, ja, lass das einfach. Das ist diese Kinderkacke da hin und her, nur ich kann doch und ich hab nicht und doch bin ich. Mein Gott, ich bewundere da die Reviewer. Alles meckert immer an diesen Reviewern rum. Sorry, ich bewundere die manchmal, was die doch für eine stoische Ruhe. Vielleicht sind die auch alle irgendwie, weiß ich nicht, unter Drogen oder so, aber ich hätte in Susis Stelle diesen Cash schon gelockt und weggeschmissen. Ich glaube, die Reviewer haben immer so einen Knopf, wo dann draufsteht, User sperren, ne, oder ja. User rausschmeißen, und dann gehst du mit der Maus rüber und denkst, nee, komm, einmal machen wir noch. Eine Reviewer-Not noch rein. Ne? Das ist wirklich, also ist, ich hätte als Reviewer, ich hätte auch Angst, ich fahre da irgendwann vorbei und hau dich aufs Maul. Aber wir haben noch was von einem Reviewer, von Reviewer Willkür. Da ging es wieder im Telegram-Channel um die Geschichte Bildthema und da was denn nun. Und dann hatte wieder einer hat den D5, einer hat T5, der nächste hat T4 und B4 und D4 und hast nicht gesehen. Und dazu hat Rainer Willkür mal wieder was geschrieben. Das wollte ich mal wenigstens einmal vorlesen, weil es doch wieder so ein bisschen klar macht vielleicht was. DT-Wertungen sind immer und immer in Großbuchstaben ohne Sache und werden im Review auch nur tangiert. T1 gleich Rollstuhl geeignet. Wenn du einen D5, T5 an eine Leitplanke pappen möchtest, dann kannst du das machen und die Kolleginnen, oh Gott, der fängt auch mit Gendern an, werden das so publishen. Ähnlich verhält es sich mit den Attributen. Gesetzt werden muss T1 Rollstuhl. Wireless Beacon bei Chirp, NFC, WLAN etc. und UV bla. Auf ein Bildthema-Attribut werden wir vermutlich vergeblich warten. Und selbst wenn wir, Heike läuft gerade im Schlaf und so über den Hof, sieht auch komisch aus. Wenn es kein Attribut sein, das wir enforcen. Geocaching is a global game, bla bla in Englisch. Und außer uns Deutschen kennt kaum jemand diese Anhäufung dieser Cache-Art. Und wenn einige sich die lokalen Cacher auf eine Herangehensweise, um diese zu kennzeichnen, zum Beispiel im Südwesten der USA, wurde jahrelang die Powertrails mit dem Scuba-Diver-Attribut gekennzeichnet, um diese aus den PQs heraus oder gerade hinzubekommen. Letztendlich, den Reviewern ist das scheißegal. Ja, die müssen es auch nicht, die müssen es halt auch nicht kontrollieren. Von daher kannst du da reinmachen, was du willst. Ja, ne? Ja. Also du kannst das hinsetzen, wie du willst. Aber tu dir doch selbst einen Gefallen, mach ein T5 aus dem Angelcache. Das hat sich eigentlich schon im großen Teil eingebürgert. Ja, 4 und 4,5 auch, aber eigentlich ist es ein T5, weil nicht D5. D5, ne? Weil ich selber da nicht hoch muss, aber ich brauche ein außergewöhnliches Zubehörteil und die Angel bleibt außergewöhnlich, das ist nicht in der normalen ECA drinne. Wer hatte denn in dem Kanal die Idee mit den beiden Attributen? Das eine war das Baumattribut zu setzen und dann Special Tool, ne? Ja, aber Attribute, wer liest denn Attribute? Also genauso viele wie die Texte lesen. Naja, das mache ich immer dann, wenn ich den Cache nicht finde und dann immer auf die Attribute gucke und feststelle. Genau, dass du eine Angel dabei hättest haben sollen. Genau. Weil es im Hint stand. Also ja, ich kann das schon alles nachvollziehen. Ja, klar kann man das so machen, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Das ist genau, ich hab ja auch geantwortet, denn kannst auch alle Attribute nehmen und einfach SOS, also so ein Morsecode senden, indem du die an- und ausschaltest. Hast halt alle Attribute im Listing und hast dann sozusagen hidden versteckt, dass das ein Angelcache ist. Bildthema kann ja nicht so viel. Ja, aber im Endeffekt ist es eigentlich fast immer so, dass du jetzt mittlerweile schon erkennst, was sind Angelrunden. Entweder heißen sie in luftiger Höhe oder Butterfly oder. Ne, also eigentlich habe ich selten noch Probleme, dass ich bei vereinzelten Caches, wo du denkst, ah, guck mal, jetzt hättest du eine Angel haben können, aber ich habe die Angel mittlerweile eigentlich sehr häufig im Auto liegen. Oh, Ottokar nimmt mir alle Hoffnung, ey. Man kann nur 10 Attribute setzen. Ja, dann wird das mit Morsecode nichts. Siehst du. Ne, 15 kann man setzen. Also Unsauberkeit, du Mann. Ja, nicht oder 15. Jetzt wir weich werden. Ne? Ja, 10 oder 15. Dann nehme ich und. Dann habe ich 25, dann geht das Spiel. Na, ist egal. Also ich würde immer empfehlen, mach da ein D wie Dora 5 von. Ja. Und Attribute ist alles schön, liest aber letztendlich auch keiner. Und die Wertung halt nach dem Gelände ringsrum, wo der Baum steht oder was auch immer. Ne? Genau. Da passt das schon. Die Tage versucht, einen Angelcache zu machen an einer Laterne, an einer Straßenlaterne im Industriegebiet. Das ist schon ganz schön scheiße, wenn der Paddling mit 2 Neodym-Magneten an einer Laterne hängt. Ja, das kann ich mir fast die Angel abgebrochen dabei. Das kann ich mir vorstellen. Ja, das ist das Geilste, wenn dann das auch Leute verstecken, die keine Ahnung haben. Ja, das ist die ja. Krönung des Ganzen, ja. Aber hättest du eine schöne große Schlaufe machen können, das Ding oben über die Lampe hängen können. Aber gut. Ja, dann so ein bisschen jetzt. Wir sind schon die 90 Minuten, wir knapp drüber. Revolution in Bayern hatten wir. Genau. Das hat, glaube ich, jeder mitgekriegt. Das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr auch so vertiefen. Publish, Stop. Und dann wurde versucht, eine Petition, eine Petition eingereicht bei Open Petition. Da gab es auch wieder, das ist ja das Schlimme, es gibt auch immer nur links oder rechts. Die Mitte sehen sie irgendwie alle nicht, habe ich manchmal das Gefühl. Da ging es dann auch schon wieder, ja, hast ja in alle Caches, darum geht's doch gar nicht. Es ging dabei darum, mal einfach ein Zeichen zu setzen, dass man das scheiße findet, dass die Reviewer einfach mal ebenso das Publishen einstellen, weil sie das so nach Gutsherrenart entschieden haben. So, das ist der Punkt, worum es eigentlich geht. Nicht darum, ob man alle Caches schon weg hat oder ob man unbedingt noch neue braucht, sondern dass man einfach nicht damit einverstanden ist. Und wenn man in Deutschland mit etwas nicht einverstanden ist, dann leben wir zum Glück in einer Demokratie und dann kann man was dagegen sagen. Und das haben die gemacht und haben eine Petition eingereicht. Genau. Mit welcher Wirkung auch immer das nachher dann ist. Ne? Aber erstmal hat man gesagt, jetzt setzen wir erstmal einen auf. So. Und die haben ich gucke nämlich gerade live drauf, 480 Unterstützer bis heute. Das reicht natürlich hinten und vorne nicht. Sie hatten 5000 gebraucht, sind nur 10%. Aber ich finde, sie haben trotzdem da ein deutliches Zeichen gesetzt, weil die Leute sagen, nur 400 Leute, wir müssen mal davon ausgehen, dass wir sind doch nur im Promillebereich, die in diesen ganzen sozialen Medien rumhüpfen. Ich weiß nicht, wie viele Cacher das wirklich sind, aber guck dir mal die großen Facebook-Gruppen an. Da sind zwar über 1000 Mitglieder drin, aber niemals aktiv. Nie im Leben nicht. Nee, wenn das 1000 sind, halte ich das immer noch für viel. Also ich sag mal, wenn jetzt die Bindestrichgruppe, da sind wir, glaube ich, jetzt bei 4.500, das finde ich auch schon sehr viel für so eine Satiregruppe quasi. Ja. Die andere komische Honk-Truppe da sind es, glaube ich, 12 oder 15.000 oder so. Nimm die mystere Lösung da sind auch schon 6.500, 7.000. Ja. Und du siehst aber trotzdem, in allen Gruppen, es sind immer dieselben, die da schreiben. Ich will sie jetzt nicht gerade mal Trolle nennen, aber es sind halt, die Aktiven sind dieselben, ja. Lass es 50 Leute sein vielleicht. Ja. Die so richtig aktiv sind. Also deswegen finde ich dann so regional gesehen 400 Unterschriften oder 500 fast gar nicht mal wenig. In dem Moment, ich finde sogar deutschlandweit viel, weil lass da 10.000 Accounts geben. Wenn du da die Leichen raussammelst, die schon nicht mal mehr mitlesen, weil sie einfach schon nicht mehr cachen. Ich glaube nicht, dass wir von viel mehr als 4.000, 5.000 Geocachern reden, die also jetzt in den sozialen Medien überhaupt noch mitkriegen, was da abgeht. in Bezug auf Geocaching. Ja, ich glaube, dass das viel, viel weniger ist, als die meisten glauben. Ich sehe es doch auch, dass wir, wie gesagt, wir haben früher 2.500 bis 3.000 Abrufe gehabt pro Folge. Heute hängen wir bei 600 fest. Und ich glaube auch genau, das ist das Verhältnis, das wir haben. Also ich halte 480 für echt extrem viel. Guck so in die, wenn ich so in die Twitter-Bubble gucke, die Geocacher so, die lange dabei sind, wie viel von denen wirklich noch so richtig aktiv cachen? Manche gehen so ab und zu mal cachen vielleicht noch, ne? Ja. Aber so richtig aktiv, so ich sag mal so jedes Wochenende raus oder jeden Tag mal raus oder so, da sind viele nicht mehr dabei. Vorhin Graf Zahl schreibt das gerade. 138.893 Cacher waren in Deutschland aktiv. Ja, was bedeutet denn aktiv? Die haben ein Cache im Jahr gesucht. Ganz ehrlich, gerade in diesem Corona-Jahr, glaube ich, kannst du davon schon mal 50% wegschmeißen. Die haben einen Cache gesucht und die siehst du auch nie wieder. Das sind die, die die App da bewerten mit, ich finde ja gar nichts. Ja, und das ist die Frage, was heißt aktiv? Haben die sich eingeloggt? Ja. Wahrscheinlich nur einmal in ihren Account eingeloggt. Ja. Das also, reicht ja schon, die App aufzumachen. Ich meine, wir werden die Zahl hier nicht rauskriegen, aber ich glaube, dass in diesen sozialen Medien, ich glaube, dass wir da eher in so einem Bereich von 4.000, 5.000 liegen, die wirklich aktiv am Community-Geschehen in diesen sozialen Medien und diesen Kanälen mitmachen. Ich glaube nicht, dass das mehr ist. Also, Graf Zahl schreibt, das Log gemacht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, wie viel bei dem Jahresrückblick von Groundspeak, wie die Zahlen da waren, wo wir uns das letzte Mal ja schon drüber erschrocken haben, wie wenig Leute zum Beispiel diese billigen Souvenirs nur bekommen haben, ne? Ja. Also dann glaube ich zum Beispiel auch, dass Deutschland sowieso sehr aktiv noch ist gegenüber vielen anderen Ländern, ne? Siehst du auch daran, wie viele Leute bei diesem komischen Location-Less bescheißen, ne? Sind da eher die Deutschen, ne? So, also ich glaube auch, dass die so die richtig aktive Community, was die Geocacher angeht, und die dann auch noch auf sozialen Netzwerken aktiv sind, das ist wirklich sehr, sehr überschaubar. Ne? Ja, das glaube ich auch. So, und bei dieser Petition zum Beispiel habe ich zuerst gedacht, ach komm, was soll denn der Scheiß, ne? Was wollen sie denn erreichen? Ne? Ja, war auch mein erster Gedanke. So, der erste Gedanke habe ich so gesagt, ach komm, auf welches Recht pocht ihr denn? Ne? Ihr habt eine Mitgliedschaft in einem Unternehmen und die sagen jetzt ja, nö, im Moment ist nicht so. Das werden die Reviewer ja nicht komplett allein entschieden haben, sondern die werden sich ja abgesichert haben über den großen Teich. Das hat Groundspeak denen komplett überlassen. Genau, so. Aber dann habe ich nachher so gedacht, naja, aber wenn du halt nichts machst, du hast dann die andere Alternative ist, du löscht deine Mitgliedschaft und sagst, ich mache nicht mehr mit. Das juckt die auch nicht. Weil erstmal ist dein Jahr sowieso bezahlt, wenn du Premium bist. Das ist ja egal, wie lange es noch läuft und wenn du rausgehst. Oder du sagst, komm, dann räume ich meine ganzen Caches ab. Das merken die ja auch nicht. Ne? Wenn auf einmal 400 Leute ihre Caches archivieren, sagen, jo, gut, da hat jemand keinen Bock mehr, seine Caches zu warten. Ne? Aber dadurch, dass sie das jetzt aufgesetzt haben, diese Petition, bin ich der Meinung, das kann kein Zufall sein, dass ein paar Tage später in Sachsen und Brandenburg die Caches wieder gepublished wurden, wo die ja ganz andere Problemzahlen im Moment, was die Pandemie angeht, noch haben. Wobei, mal ganz ehrlich, ne, ist das nicht, also als ich das hörte, dass da Brandenburg und Sachsen wieder aufmachen, ne, mal ganz ehrlich, ist das nicht, also hätte man sich auch noch einen dümmeren Termin nehmen können? Also wirklich, die dritte Welle fängt an, alles berichtet darüber, dass wir offensichtlich in diese dritte Welle gerade reinlaufen und dann öffnen die. Das kann doch nicht ihr Ernst sein. Und dann kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, das war ja hier damals in Niedersachsen ähnlich, dass auf einmal alle Caches, die in der Warteschleife hingen, rausgehauen wurden. Ja. Warum man dann nicht das wirklich mal in Wellen macht und sagt, jeden Tag so. Gut, ich meine, du hast natürlich den Vorteil, wenn du alle raus hast, dann verteilen sich auch die FDF-Jäger. Das kann ich vielleicht sogar noch verstehen. Also das finde ich noch nicht mal so ganz optisch wissen. Aber die Zeitpunkt, bitte, ich, also vorher, wo es noch nicht so schlimm war, da durften noch alles gepublished werden, da wurde das eingestellt, das Publishen. Und dann, wenn die dritte Welle offensichtlich kurz vor der Tür steht, dann machen wir alles wieder auf. Also absurder ging es nicht mehr. Ich hatte das Gefühl, die wollen da einfach rauskommen aus der Nummer. Ne, die hatten keine Lust, dass es eine Petition für deren Bundesländer eventuell auch gibt. Oder ne? Dass das noch irgendwie hochschwappt oder so. Vielleicht gab es da ja auch mal ein ernsthaftes Gespräch zwischen allen. Ich weiß nicht, was es gab. Aber also ich fand es auch komisch. Kurz nach der Petition fangen die an, wieder wenigstens zu publishen. Dann, also wenn es da vielleicht mal so einen Whistleblower gibt, ja, der über die anonyme E-Mail-Adresse uns was schickt, das wäre gar nicht so scheiße, ne? Ja, das stimmt. Aber es ist wirklich, ich fand, also wie gesagt, unabhängig davon, ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist, das kann man ja alles diskutieren, aber ich fand schon dass sie damit auch doch mal ein Zeichen gesetzt hat, dass sie sich eben nicht alles gefallen lassen. Ich würde das nicht so vom Tisch wischen nach dem Motto, hat er eh nichts gebracht und so, sondern nö, ich fand das gut. Also wir haben es ja auch gerne unterstützt und auch gleich vermeldet über einen Blog. Und das würde ich auch jederzeit wieder mal. So, selbst wenn ich, glaube ich, anderer Meinung gewesen wäre, weil das, ich finde einfach, das entscheiden die Leute für sich alleine. Fertig. Ja, wir haben nicht gesagt, trag mich da jetzt ein, ne, sondern er hat darum gebeten, dass wir die Reichweite nutzen oder dass sie unsere Reichweite nutzen kann, und das haben wir dann gemacht. Genau. Ne? So, da spricht ja nichts gegen. Ne? Mir fällt übrigens gerade mal ganz überraschend auf, wenn man mal einen Log schreibt und das löscht, ne? Und dann geht man wieder auf den Cache, dann steht oben drin immer noch Success, your log has been posted, view log. Ja, hängt ja im Cache noch drin wahrscheinlich. Ja. Im Sinne des Wortes. Ne? Ja. Obwohl es archiviert ist. Aber erinnerst du dich noch an das Event auf dem Brocken, wo sie alle nur dran vorbei und rübergeflogen sind? Ja, ja. Da habe hab ich ja quasi mein Celebration Event Dings bekommen, Icon, ja. Nicht mal gesagt. Das ist weg. Also das irgendwann ist es dann auch. Aber gut, da hat er auch das Headquarter eingegriffen. Wollte ich gerade sagen, da war ja Chef persönlich bei, ja. Ja, ja. Ne, ob ich da auch mein Attent ja dann irgendwann in der Note geändert hatte, aber ja. Ne, das ist weg. Gut so. Ja, gut. Na gut, lass uns zum Ende kommen. Genau. GC 959KD. Daran sieht man auch so, wer so sozialen Netzwerken sich informiert und nicht. Auf der einen Seite kämpfen die dafür, dass die Caches wieder gepublished werden, und weil wir hier in Niedersachsen das wohl zu cool finden, gehen sie hier in Rudeln von 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Leuten auf FTF-Yacht und sind da auch noch stolz drauf. Also es wird auch noch ordentlich schön in jedem Log vermerkt, dass sie als Gruppe unterwegs waren. Ich hatte dann irgendwann juckte mich dann doch und hatte eine Note geschrieben. Hui, einige kämpfen gegen Publish-Stops aufgrund von Corona, und hier dann ein hübsches Rudel-FTF. Selbst wenn Abstand gehalten wurde, mit solchen Logs schafft man es sicherlich auch noch einen Publish-Stop in Niedersachsen zu erreichen. Gratulation. Na klar, ist ja auch ein bisschen provozierend, aber ich finde es auch selten dämlich. Kann man sich das denn nicht jetzt zu dieser Zeit wenigstens verkneifen, das noch reinzuschreiben? Nee, können sie nicht. Das ist genauso dämlich, ja, wie diese Logs, wo du dann liest, wenn die zum Nachtcache gehen mit 4 oder 6 Leuten, ja, und dann schreiben, ja, wir haben alles Corona-konform und mit Abstand, dann weißt du doch schon, ja, nein. Gleich am Anfang haben sie sich also gegenseitig durchs Gesicht geleckt. Ne? Ja, aber das ist sowieso so eine Granatengruppe, ey. Und einer schrieb mir dann auch gleich, der Go-Cache, genau, g.o.cache. Ist von einem Amerikaner, der jetzt hier lebt oder so. Der schrieb mir dann erstmal D-Buddy mit Y natürlich, also ist nicht mal in der Lage, den Namen zu schreiben. Am besten, du loggst gleich NA und schaltest sicherheitshalber noch Groundspeak ein. Das ist ja anscheinend dein nachhaltigster Beitrag zum Spiel. Ansonsten einfach mal das Maul halten, danke. Ich habe ihn dann noch angeschrieben, aber keine Antwort gekriegen, weil ich nur gefragt habe, ob er nicht den Namen nächstes Mal richtig schreiben kann. Ich habe da drunter geschrieben, was eine NA wohl bringen sollte. Der Cash kann ja nichts dafür, hat sich aber nicht wieder gemeldet. Aber der gilt sowieso als ein eher ziemlicher Spinner, von daher kann man das nicht so ernst nehmen. Aber es ist ihnen nicht mal peinlich. Also, dass sie damit so einen Publish-Stop provozieren oder so, ist ihnen peinlich. Es waren ja auch alles junge Leute dabei, keine Risikogruppen. Ne? Nee, also Asmo ist so Mitte 70. Ja. Wow. Ja. Oh, mein Gott, muss er ja wissen, was er da tut. Ich fand's schon. Also ich finde halt, und mit deiner Weitung hast du absolut recht. Ne? Also Leute, wir können natürlich auch immer das Licht immer ganz dunkel auf die Geocaching-Szene schmeißen. Es ja. Gilt ja bei so anderen Geschichten, die so beim Geocachen passieren, wenn die Leute dann halt irgendwie durch den Wald trampeln. Und ich bin neulich unterwegs gewesen und da war ich vor einem halben Jahr schon mal. Und da hat ein Typ eine Reihe von 14, 15 Caches durch den Wald gelegt in so einer, an so einem Waldweg, ne? Und hat lauter Mikros versteckt. Oh. Nur so richtig Kack-Hints drin, also dann irgendwie dann Birke oder so, was ich auch richtig geil finde, ne? Und der Baum, der war, also es war zwar eine tote Birke, die da rumlag, der war komplett, also er war im September schon ziemlich zerrupft. Da hattest du die Bilder zu gepostet, ne? Jetzt war der komplett zerlegt. Mittlerweile war diese Birke, die hat, ich sag mal, so ein Stammdurchmesser von bestimmt 50, 60 Zentimeter gehabt. Da hast du schon gesehen, die haben die Birke auch schon hin und her gerollt. So. Oh, und das war so 4 Meter lang. Ne? Also immer wieder, ja, ja. Genau, und jetzt habe ich die Tage gesehen, weil der halt so in der Nähe von meinem Arbeitsweg liegt. Jetzt hat der Owner, weil ich auch ein Logbuch gefunden habe, was voll war, hat eine Wartungsrunde gemacht und hat seinen eigenen Cache da auch schon wieder nicht gefunden und hat ihn jetzt mal neu dahingelegt. Aber jetzt auch im anderen wird wohl auch den Hint verändert. Aber da muss ich doch auch mal, und das war wohl nicht das erste Mal, Leute, da muss ich doch auch mal sehen, dass diese Art und Weise, nicht Mikros und Nanos im Wald zu verstecken, ohne vernünftige Spoiler oder Hints, einfach scheiße ist. Ja. Das ist genauso, und wenn du da lang gehst in diesem Wald und da liegen die Caches jetzt seit einem Dreivierteljahr ungefähr, du musst gar nicht nach Koordinaten mehr gehen. Du siehst immer ganz genau, entweder siehst du eine Autobahn oder siehst, ja, dass klar, die Wildschweine da waren. Ja, klar. Und ich war schon kurz davor, einen Reviewer anzuschreiben und mal ein paar Fotos zu schicken, auch von anderen Caches, die da lagen. Das wirft genauso ein schlechtes Licht auf uns, wie zum FTF zu gehen oder ja, absolut, zum Nachtcache oder zum Multi und reinzuschreiben, ey, wir waren hier mit 6 Leuten, natürlich mit Abstand und so. Leute, am Arsch, das glaubt euch doch keiner. Das ist genauso, wenn du unterwegs bist, dich hält die Polizei an und das erste, was du sagst, ich war's nicht. Das ist ja genauso scheiße. Ne? Stimmt. Ey, Leute, wir sind schon so eine komische Szene irgendwie. Ja, ja, es ist manchmal. Und du merkst halt auch so bei dieser Note von Geocache, die Leute haben auch mittlerweile echt so ein echt dünnes Fell. Da kann er nicht einfach sagen, ja, wirkt nach außen irgendwie scheiße, aber wir haben uns wirklich hier dran gehalten, aber vielleicht nicht ganz so pralle oder, ne? Ja. Kann man nicht einfach mal so drüber nachdenken und sagen, vielleicht war es doch nicht so gut? Ja. Nein, das muss man gleich. Ja. Halt die Fresse, Jörg. Halt doch ja, die Fresse. Naja, bei dem Typen, den kannst du ja nicht für ernst nehmen. Der wirklich, das ist ein armer Willi, da höre ich nicht so weiter hin. Das ist nicht so tragisch. Aber ja, es ist schon. Also man kann ja einfach mal aus Rücksicht sagen, nee, komm, wir schreiben es jetzt mal nicht rein und dann ist das gut. Man kann auch einfach das ganz normal loggen, ohne dass man da immer von diesem FTF, von dem, dass man alle zusammen war, wir haben uns gegenseitig beleckt und mein Gott. Aber es ist auch so eine Einstellung, glaube ich, der Menschen, die Verwandtschaft oder die man gut kennt, die können ja kein Corona haben. Die kennt man ja. Haben nur die anderen, ne? Ja. Ja, das ist so. Wer denn wirklich nochmal Corona-freien FDF machen möchte, haben wir ja auf dem Telegram-Kanal echt einen schönen Hit gekriegt. Ja. GC77M3B. GC77M3B. Schlammvulkan. Genau, versteckt. Ich denke mal, das heißt dreimal Schlammvulkan. Die ersten zwei kann ich nicht. Ja, 13.06.2017 versteckt. Genau. Wartet seit 4 Jahren jetzt auf dem FTF. Und ich habe mir das Ding mal angeguckt. Ich bin wirklich etwas erstaunt, weil wenn du dir das auf der Karte anguckst, ne, ich glaube, das sind so 80 Kilometer vom nächsten Flughafen und das ist auch nichts, wo man nicht hinkommen würde. Also der Flug kostet 440 Euro, glaube ich, oder so. Ich habe tatsächlich mal geguckt. Also im Moment ist es schwierig. Es ist nicht abseits jeglicher Zivilisation. Ne? Also nee, gar nicht. Es ist so quasi ja auf so einer Halbinsel, so ein bisschen, ja, irgendwie da so am Rande einer Siedlung. Ja. Es ist Schwarze Meer. Am Schwarzen Meer ist es, ne? Genau. Ja, was hat der Russe da eingenommen? Wie heißt das noch? Die Krim. Ja. Ja, aber es ist auf der anderen Seite, auf der Nicht-Krim-Seite, ne? Rechts davon, ne? Ja, aber es gehört zu Russland. Ja, aber es ist wie gesagt, also es ist jetzt auch nicht so, wo man sagen würde, Mensch, vielleicht. Wie? Also da kommt nie einer hinter. Da gibt es Ecken in Russland, da versteht man, warum es da kein FDF gibt. Genau, also aber das ist weder Kriegsgebiet noch sonst irgendwas. Also, nö, weiß ich auch nicht. Da war ich auch etwas überrascht. Und es wirkt auch nicht so, als wenn der Berg so hoch ist, ne? Nee, also deswegen, der, also. So ein kleines Hügelchen. Wenn wir nicht Corona hätten, das könnte mich reizen, so. Das muss man zwar ein Visa irgendwie für sich besorgen, aber insgesamt fand ich den gar nicht so abwegig. Also, ich war ein bisschen erstaunt, dass der noch nicht. 50 Meter hoch, kommt natürlich an den Wilseler Berg nicht so ran jetzt, aber gut. Ja, okay, ja. Wer kommt da schon ran, ne? Ja, also Leute, FTF-Jagd, ne? Wer noch ein paar Urlaubstage über hat nach Corona, ne? Da interessiert mit Sicherheit auch niemanden, ob du eine Maske auf hast oder nicht. Das ist ja, aber du musst wahrscheinlich mit Sputnik geimpft sein, ne? So lange müsst ihr noch warten. Sputnik 20, die kriegst du auf dem Bahnhof günstig geschossen. Das geht schon. Kannst du auch ein Video von machen und auf der Instagram-Story verposten. Die letzten zwei lassen wir wieder aus fürs nächste Mal. Ne, würde ich sagen. Weil wir sind schon mal 2:15 und wir müssen noch mal die Tipps hier machen. Ich glaube, wenn wir so weitermachen, dann brennt sich das so ins Display ein. Du kriegst nicht mehr raus irgendwas. Ja, das geht schon. Ja. Wo kam der Trick eigentlich her? Ich glaube auch ich weiß nicht, irgendwo habe ich ihn mitgekriegt, ich vermute in unserer Telegram-Gruppe, dass man Trackables per Google Earth verfolgen kann. Das habe ich noch nie so drauf geachtet. Also wenn man auf die Seite von seinem Trackable geht, die Tür wird geschlossen, ich rede zu laut, siehste. Wenn man auf die Seite von seinem Trackable geht, dann gibt's Trackable Options und da ganz unten, da gibt es View in Google Earth und das sieht echt cool aus. Ach, tatsächlich, auf der rechten Seite. Gut. Ja, war mir auch tatsächlich neu. Ich weiß gar nicht, seit wann es das gibt. Wollte ich nur mal mit erwähnen hier, weil das ist eine schöne Optik. Ah, okay, der macht eine Verlaufskarte sozusagen. Ja. Ja, cool. Das ist eine gute Idee. Das habe ich noch gar nicht gesehen, Herr Röptier. Ja, ab und zu gucke ich mal, wir haben ja noch immer so eine Münze da rumlaufen, die hat er damals Holger noch losgeschickt. Mhm. Da gucke ich dann mal nach und da fiel mir das so auf. Ist ganz cool. Seit 30 Jahren, glaube ich, Kleider wieder, weil es ist eine dicke Hose hier. Dann als Tipps habe ich noch, ich weiß, das hat jetzt gar nichts mehr gegeben, aber die beiden Sachen, die waren mir einfach, liegen mir, ich habe gedacht, wir werden nie Influencer, wollen wir es auch nicht werden. Also wir kriegen auch hier wieder kein Geld dafür. Aber es fiel mir einfach auf, es gibt auf Disney Plus zurzeit, ich weiß nicht, wo es das sonst noch gibt, aber ich habe es halt auf Disney Plus gesehen, The Village, das Dorf, ein Film. Die möchte ich hier einfach mal so empfehlen. Der ist einfach mal was ganz anderes. Ich bin der Meinung, ich habe ihn dann auch schon mal gesehen. Ich glaube, das ist mit diesem gelben Umhang, ne? Ja. Ja, alles klar. Mhm. Ich finde den so anders als andere. Ich meine, den kann man mögen, manche werden ihn auch scheiße finden, aber da ist keine Brutalität im eigentlichen Sinne drin. Nee, die Geschichte ist irgendwie cool. Ja, cool. Und auch das Ende ist echt irgendwie völlig der Hammer. Also ich fand das einfach geil, den wollte ich einfach mal empfehlen. Und dann haben wir noch, ich habe mir ein neues Notebook gekauft, Acer Swift 1. Ich muss es mal einfach sagen, einfach ein schönes Gerät. Wenn man einfaches Notebook, aber von guter Qualität sucht, Acer Swift 1. Etwas langsamer Prozessor vielleicht. Ja gut, okay. Gut, aber der ist gar nicht so wichtig, dafür hat es 8 GB, das ist viel wichtiger. 14 Zoll Display, kein Lüfter und es läuft ewig mit einer Akkuladung. Ich sehe gerade im Chat, ist mit Windows? Ja, kannst du mit Windows kaufen. Ich habe es ohne Betriebssystem gekauft, weil ich noch Lizenzen rumliegen habe. Also das kannst du selbst entscheiden, was du darauf spielst. Das ist nicht das Problem. Das wollte ich auch nur, also das ist so Tipps, die wollte ich mal ich glaube, die werde ich ab und zu mal so mit Kürze aufnehmen, wenn mir sowas mal auffällt. Guter Film, gutes Gerät, dann kann man die auch mal mit reinnehmen. Ja, wir haben ja gesagt, wir machen nicht nur Geocaching-Content, sondern auch zur Hälfte mal was anderes, ne? Ja, das ist die Hälfte gewesen. Genau. Haben wir noch die Cache-Tipps? Diesmal nur von dir, weil ich habe tatsächlich. Ach so, du hast gar nicht aufgefallen eben. Nee, ja. Ich hab gestern nochmal in die Liste geguckt, was ich so gemacht habe und der Februar war ziemlich vereist und verschneit, da habe ich nicht so Labs gemacht. Ja, ich auch. Und, ja. Aber ich wollte jetzt keine Bonus-Caches für Labs empfehlen. Der eine war ziemlich gut, kann man mal machen, aber. Ja, Bonus ist immer so eine Sache, sehe ich aus. Ja, und die anderen, die ich so gemacht habe, den einen Cache habe ich nach über einem Jahr jetzt endlich gelöst, nachdem ich da Stunden vorgehockt habe, aber das kann ich nicht empfehlen. Dann denken alle nachher, wie bescheuert war der denn, dass das nicht geschafft hat. Also bei mir war es auch durch die Freitage, dann war es mal warm und dann bin ich auch los. Einmal war es sogar noch ziemlich frisch, aber auch dann bin ich los, weil freitags muss ich irgendwie los. Mhm. Ich war bei uns in der Hinterstade, wo ich sonst ja immer eher so Dunkeldeutschland für mich beginnt, cash-technisch, aber nee, dieses Mal gar nicht. Das ist Himmelforden da oben. Da haben wir eine sehr umfangreiche Hörerspende gekriegt. Ich glaube, der Owner weiß das auch von seinen Büttenwerder-Mysteries. Das ist der Pauli Klaus, der hat das ja mitgekriegt. Zumindest folgt er uns. Ich vermute, er hört uns auch. Der weiß also, dass ich die Rätsel da nicht unbedingt gelöst habe. Aber seine Caches finde ich echt gut. Die heißen alle Büttenwerder und dann sind die durchnummeriert und irgendein Text dahinter. Und die sind alle nett versteckt. Also die würde ich jetzt nicht, also das ist jetzt nicht hier der Cache-Tipp, weil dafür sind die zu einfach. Mhm. Kann man sich aber eine schöne Runde von bauen. Aber was ich als Tipp, also um das nochmal klarzustellen, wenn ich die nicht als Tipp sehe, heißt das lange nicht, dass sie schlecht sind. Ganz im Gegenteil, ich finde die sogar gut. Die sind nur eben nicht so gut. Also Tipp muss schon was Besonderes sein, so will ich es mal sagen. Genau. Und da sind es vielleicht die Rätsel, die kann ich nicht so beurteilen. Deswegen habe ich die nicht mit drin. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dabei auf eine Runde, die heißt BBB-Runde gestoßen. Das sind 22, glaube ich. Aber die Liste, die du verlinkt hast, ist privat, Jörg. Echt? Ja, die, ich kann sie nicht angucken. Ah, Augenblick, dann das ändern. Wo geht da? Müsste das gehen? Oh ja. Public. Okay. Jetzt ist sie public. Das versuche ich okay. mal. Jetzt müsste es gleich gehen. Ja, jetzt ist sie public. Ja, jetzt ist sie public. Kraftzahl, diese doof, alle weit auseinander und matschige Kleidung. Ja, siehst du, so ist der Geschmack. Ich finde es gerade gut, dass sie weit auseinander sind, weil da komme ich wenigstens ein bisschen ins Laufen bei diesen Caches und nicht immer, ich habe keinen Bock, alle 160 Meter anzuhalten. Also fürchterlich. Gut, ist aber Geschmackssache. BBB-Runde heißt die und ich habe hier einen Cache mal, also wir haben eine Liste gemacht, wir verlinken auch die Liste. Achso, die hat doch auch eine Nummer, die können wir ja nennen, ne? Hat die eine Nummer? Man kann jetzt ja auch nach Listen suchen irgendwie, ne? Ja, BM 951ZE. BM 951ZE. Da habe ich die alle drauf. Sind 24 Stück plus Bonus. Das ist jetzt kein Rocket Science oder irgendwas, aber das sind süße kleine Fettlinge, die aber alle auf eine besondere Art verbaut sind. Also irgendwie hat jeder so seinen ganz eigenen kleinen Baumaßnahme. Wie soll ich das nennen? Also ich finde es schick umgesetzt. Ohne Gefummel, sondern auch alle leicht gut zu finden. Selbst die im Ort? Also ja. Ist man da unter sich oder ist das irgendwie so blöd, dass man so. Da sind da, glaube ich, zwei oder drei nur im Ort, ne? Ja. Ja, die sind, das ist, da habe ich auch ein Foto von, die möchte ich jetzt nicht beschreiben, das wäre mir zu viel Spoiler, aber die greifst du so ab. Das okay, alles klar. Also da guckst du dir keiner auf die Finger, gar nichts. Ich glaube, einen einzigen musste war mit Fummelei, wo du so mit zwei Stangen so die Dose nach oben transportieren musst. Was kennt man ja auch mittlerweile schon so. Das kennt man ja aus dem Nachtclub, ne? Ja, genau, so eine Art Table Dance muss. Nee, also diese, kennst du ja diese Rohre mit Löchern drin und hast mal Stein oder musst. Also, aber das ist der einzige. Alle anderen sind ohne Bastelei, einfach absammeln, aber ich fand die echt schick. Aber die Ecke sieht auch so, also als Runde, wenn man so auf der Karte hier sieht nett aus. Das kommt dazu, das ist einfach, man muss natürlich Norddeutschland alle verlieben, ne? Klar, ist plattes Land. Plattes Land, aber Marschland. Also, ne? Geil. Die musste ich einfach mit aufnehmen. Die fand ich einfach richtig gut, weil ich habe gerade das falsche Rot gefärbt. So, jetzt habe ich es richtig. Das war der eine. Oder was heißt, das waren die 24 Stück. Genau, Stellinger hat die auch gemacht. Wie gesagt, nicht rausragend bis sonst wohin, aber eben gut. Der Stellinger macht viele Runden, die du auch machst. Kann das sein, dass ihr euch gegenseitig eigentlich mal eintragt? Ich hätte ihn fast getroffen. Er ist Sonntag hingefahren und ich war mit Heike, glaube ich, Sonnabend da, genau. Ach, das war die Geschichte, wo du auch geschrieben hast, gestern ging ja noch oder so. Ne? Ja, genau. Ja. Und dann habe ich noch einen zweiten, auch also alles Richtung Stade raus da. GC5 NCFP, Solo für Sokolov. Jetzt muss man sagen, Technologist, das sind ja immer gut. Ja, Technologist eben, das sagt eigentlich schon alles. Und Sokolov nochmal im Besonderen. Die Rätsel kann ich wie immer nicht so ganz viel zu sagen, aber das Final, also so geil, also ja, muss man einfach gesehen haben. Einfach ein geiles Final, darum geht's bei dem Cache. Also das Ding ist aber auch nett, ne? Also Ja, er ist sowieso, der ist einfach, der macht sich, der pflegt die Kisten. Also alle, die, wenn ihr noch Rätselfans seid, dann nehmt alles, was ihr von Technologist kriegen könnt, da könnt ihr einfach nichts verkehrt machen, Punkt. Das hat er eigentlich noch sein Stade-Landart-Ding, gibt es das noch, die Caches? Ich habe keine Ahnung, ich habe die vor ewig, wenn ich die nicht mehr, also wenn ich die gemacht habe, dann verschwinden die von der Karte, das ist immer so aus den Augen, aus dem Sinn, weißt du. Ich guck gerade mal hier. Aber was der macht, ist gut. Nee, die Stade Landart gibt's noch, ja. Ja, ist also wirklich grandios. Was hat er? Toll, Mystery ohne Lösung, aber schwärmt vom Feind. Ja, warum auch nicht? Also ich habe da keine Schmerzen mit. Was Gleiter meint mit gut gepflegte Kiste, aber okay, vielleicht doch eher das Listing, ne? Nee, vielleicht hat er die Dose ja mal gemacht. Ja. Achso, ja, das kann ich auch sein, ja. Außerdem, Dr. Ringding, muss ich sagen, Mystery ohne Lösung ist ja nicht richtig. Ich habe mir die Lösung ja besorgt. Wo steht denn bitte schön, dass ich das rechnen oder ähnliches muss? Das ist doch einfach die Lösung haben. Mal ganz ehrlich, wie viele, wenn es gerade diese Landart-Dinger sind oder diese Geoart-Runden, ne, wo dann irgendwie der Kompass in Dänemark oder so, erzähl mir doch nicht, dass die zu 100% von allen selbst gelöst wurden. Die haben da irgendwelche Rätselgruppen, dann macht einer 10, der andere macht 15. Doch irgendwo diese Facebook-Gruppe, glaube ich sogar, wo du ja, das gibt's auch noch. Ach, wo auch immer. Ich freue mich, wenn ich Lösung kriege. Also ich gebe es wenigstens zu, sagen wir mal so. mein Gott. Und den letzten jetzt aber hier. GC92RXE. GC92RXE. Ach ja, nee, ist nämlich doch einer von Pauli. Und zwar ist das der Büttenwader 73 Black Bronco. Okay. Die Caches sind alle, das ist nichts Besonderes. Also die Rätsel, wie gesagt, ist jetzt, da muss Büttenwader-Fan sein. Und die Finals sind relativ einfach gehalten, aber sie sind immer gepflegt und ich bis jetzt auch immer alle da gewesen, obwohl das ja echt ein Arsch voll Dosen ist. Also offensichtlich kümmert sich da auch einer. Mhm. Aber dieser spezielle, der ist an so einer Location, wo der Ausblick, also da stehst du oben und das schreit dich Norddeutschland an. Also das Elbe, es ist ewig Wiesen, da sind etwa 7 Millionen Gänse unterwegs. Ist wirklich genial. Warum ist der ist jetzt vom November 20? Warum hat er so wenig Loks? Ist das da am Arsch der Welt? Ja. Also erstmal musst du ja die Rätsel alle lösen. Ja, gut, okay. Und dann gucken wir auf die Karte, wo Himmelpforten ist. Ja, Himmelpforten ist, ja. Also es ist nochmal eine halbe Stunde hinter Stade. Also das ist selbst von mir aus schon eine ganze Ecke zu fahren. Und also das ist schon, ja. Ich wollte gerade sagen, wenn du von hier Richtung Otterndorf oder so, da bist du aber, das ist eine Tagesreise bald. Ja, ja, ja. Und da ist noch, warte mal, wenn ich auf die Karte gehe, da ist ja einmal, das sind ja die Büttenwader Caches, das sind ja die ganzen von Pauli Klaus. Und dann ist aber in der Ecke, also wer jetzt nochmal wieder abgreifen will, der muss da vorher die Rätsel natürlich lösen, so wie ich das mache. Der fährt dahin und dann gibt es da noch diese, oh mein Gott, wie hießen die hier von Bayab. Bayab sagt mir auch was. Der hat ja jetzt mal, also das ist jetzt echt nicht böse gemeint, aber der hat das da die Ecke ja richtig zugeschissen. Genau, die 400, das ist so ein, wie heißen die denn? Ah nee, das sind auch die Büttenwader. Nee, 400 ist aber auch was anderes mit drin, GAK. Ja, das ist so ein Mix, genau. Das ist Büttenwader ist da drin und dann sind da diese GAK drin. Und der hat rund um Krautsand alles dicht genagelt. Aber da kannst du wirklich kilometerweit laufen und Caches machen. Und ich vermute, dass die da alle schon bleiben und nicht mehr weiterfahren, weißt du? Mhm. So. Ach ja, und der Bayab hat ja ER21, ER19. Ja, also der haut sowieso reichlich raus und rund um die Ecke da, also wenn du Punkte machen willst, bist du, glaube ich, bei den Bayabs sogar noch fast besser aufgehoben, weil die noch dichter zusammenliegen. Ja, ich habe da oben immer so das Problem damit, ich bin ja nicht so der Marschland-Typ, ne? Ja, also, das sage ich ja, das muss man mögen. Also das ist schon. Ja, manche finden das scheiße, manche finden das richtig gut. Also das ist schon, ich war auf dem Samstag da bei 3 Grad, dann muss man da sollte man schon hart im Nehmen sein. Also ab Deich pfeift der Wind nicht übelst. Ich meine so, da oben jetzt mal, da oben, wo die Elbe wirklich breit ist, wie so ein Fluss, ne? Da ist natürlich auch schon geil, wenn du da so am Deich läufst und die großen Pötte vorbeifahren. Also, ne, wenn man Kinder hat und so, ist schon cool, aber ich mag so, also Deich und Marschland ist für mich immer so schwierig. Ja, aber ich sage, man muss das mögen. Also mag es da oben schon lieber als hier unten bei uns im alten Land, weil da kannst du nicht mal anhalten irgendwo, weil das alles so. Ja, das stimmt. Weil die Wege einfach so schmal sind, dass es nicht mal Haltebuchten gibt oder Parkplätze. Das ist immer, das finde ich im alten Land auch schwierig, ja. Und der Vorteil ist da oben natürlich auch, Himmelpforten und Co., dass du wirklich viel Platz für dich hast. Ne? Also da ist einfach wenig Menschen. Das ist einfach. Ich wollte gerade sagen, die da hinkommen, die wollen eigentlich gar nicht dahin, weil meistens sind sie eher auf der Durchreise nach Cuxhaven. Die haben sich verfahren. Ja, stimmt. Nee, ist aber wirklich so. Oder nach Cuxhaven. Ja, oder also ich war da, ich stand da mutterseelenalleine auf diesem Deich und du hast von da, du guckst auf die Elbe, du guckst, wenn du schräg rüber guckst, auf was ja auch beeindruckend aussieht, auf das AKW. Das ist ja auch ein Bauwerk, das ja erstmal beeindruckend aussieht. Vielleicht nicht schön, aber es ist beeindruckend. Wenn du ein bisschen nach links drehst, guckst du wieder Richtung Westen, dann siehst du das Industriegebiet. Drehst dich noch ein bisschen weiter, siehst das Marschland. Hinter dir sind die Wiesen. Wie gesagt, da sind so 7 Millionen Gänse, weil das auch noch alles Naturschutzgebiet ist. Und da ist exakt, ich war komplett alleine da. Das war also, oh, war das geil. Deswegen habe ich das auch damit draufgenommen. Und so ein AKW, machen wir uns nichts vor, sieht man auch nicht mehr lange, ne? irgendwann sind sie weg. Ne? Das Ding ist doch, glaube ich, sogar schon ausgeschaltet, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele überhaupt noch aktiv sind in Deutschland. Also die meisten sind ja schon vom Netz, ne? Ja. Schreibt auch der Chat gerade Matschig und anderer Schafe. Das stimmt, ich habe ja einmal war ich mit Heike da zum Wandern, einmal habe ich alleine gewandert und dann waren noch so ein paar Rest-Mysteries, die so am Rand liegen, weißt du, außerhalb meines normalen Suchbereichs. Und an dem Tag waren so 8 Grad, das war auch ein Irrtum, ich dachte, es ist wärmer und bin dann mit dem Motorrad da hochgegurkt. Und dann bin ich da so, das ist so typisch da oben, diese Ecke, führte mich das Navi da auch lang und es wurde immer enger und ich musste am Ende tatsächlich auch noch durch so 30 Schafe mitten durchfahren. Und dann war die Brücke von dem Scheißübergang hoch, so dass ich 30 Kilometer zurück im Kreis fahren musste. Wie das da so an so einem Scheiß-Marschland ist, da führt halt nur eine Straße und wenn die kaputt ist, dann fährst du einen richtigen Umweg. Ja. Also das war schon, das mit den Schafen musste ich jetzt gleich dran denken, das stimmt schon. Ja, Kleiner schreibt gerade hier, ich fahre nur mit Parkplatzattribut los. Das stimmt nicht. Ich habe mich auch schon mal vom Owner verleiten lassen, der sagt, ja, kannst du mit dem Auto fast bis zum Cash fahren. Ja, leider konntest du auch nicht wenden und ich musste 1,5 Kilometer rückwärts fahren. Also das war auch nicht so schön. Ne? Nee, also tatsächlich, aber im alten Land kannst du wirklich scheiße parken. Das ist echt blöd. Dann wäre die Strecke von den Bütten war das was gewesen. Einmal führen da so 10 Stück zwischen 2 Orten lang. Musst du so 2,5 Kilometer laufen. Da habe ich auch dieses Bild von dem toten Reh gemacht. Ah, da, okay, ja. Ja. Wo ich echt dachte, das hat der Owner dahin gelegt erst. Da war auch schwierig zu beschreiben, wo ich mich gerade befinde. Der Polizist auch, ja, wir haben ihn sowieso in Mann. Ich sag, ja, ich weiß nicht mal, wo das ist. Ich sag, ich komme nicht von hier. Der wollte mir den vorbeischicken. Ich sag, ich glaube auch nicht ernsthaft, dass der mit seinem Auto hier durchkommt. Ich muss auch gedacht haben, ich bin komplett bescheuert, aber naja. Das war aber übrigens an dem Tag sind wir mit dem Auto gefahren und ich sag zu meiner Frau noch, ich sag, Mensch, was ist denn da vorne für ein großer Vogel auf der Straße? Da waren 2 große Greifvögel, die hatten sich auch ein Reh erwischt. Also da lag so ein Rehkitz angefahren an der Straße und da war auch nicht mehr viel von über. Und das war aber noch nicht alt. Das lass es vielleicht 2 Tage gewesen sein, so wie es aussah. Die haben sich gefreut, ne? Also eine Heide, wenn du keine Wölfe jagen kannst, bist froh, wenn du einen Reh findest, ne? Wollte ich gerade sagen, für die das nicht mitgekriegt haben, also ich hatte einen Reh gefunden direkt am Cache, am Feine, also wirklich 1 Meter neben der Dose. Und als ich da ankam und sah dieses Reh, habe ich erst gedacht, das lebt, weil das saß da. Nur der Kopf war ein bisschen nach hinten abgeknickt, aber nicht so doll. Deswegen war ich erst gar nicht so sicher. Oder ich habe gedacht, das lebt, aber nein, es war da. Verendet. Ich vermute, dass es da gestorben ist. Hinten war zwar Blut dran, aber das kann auch schon sein, dass da schon mal so ein Fuchs abgebissen hat. Also das weiß ich nicht genau. Aber das Reh selber war also wirklich noch in Top-Form. Das sah aus, wie als wenn es noch leben würde. Ich musste wirklich echt irritiert gucken, als ich das gesehen habe. Und dann habe ich halt Feuerwehr und die haben mich dann zur Polizei durchgestellt. Damit der Jagdpächter dann, glaube ich, informiert wird. Ja, die sind immer dann, für die ist immer blöd, ne? Wenn das frisch ist, dann können sie es ja irgendwie noch verwerten, habe ich mal gehört. Ne? Also wenn du ein Reh anfährst und halt nicht Bescheid sagst, ist das halt dahingehend scheiße, weil das Reh dann wirklich auch einfach nur zur Tierkörperentsorgungsstation kommt und sonst können sie das zum Teil halt das Fleisch noch verarbeiten, ne? Ich fand, nachhaltiger anzurufen. Das geht nicht darum, dass du einen Einlauf kriegst vom Jäger, sondern der ist froh, wenn du das Zeug halt noch irgendwie nicht entsorgen musst, sondern auch noch verwerten kannst zum Teil. Ne? Na, ich habe es hauptsächlich gemacht, weil ich dachte, na, vielleicht will er auch gucken, was das hat oder so. Nicht, dass da irgendwie eine Krankheit ist oder so, oder keine Ahnung. Oder Wolf dran war oder was auch immer. Ja, eben, ich habe gedacht, scheißegal, ich rufe da an. Der Wolf hätte ich ja gesehen, ja. Ach, beim Angefahren gilt das euch. Ich dachte, beim Angefahren kannst du es zum Teil auch, je nachdem, wie es vom Zustand ist. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe gedacht, ruf an. Ja, es ist immer gut, so ein Tierkadaver am Straßenrand ist nicht schön. Das war mein nächster Gedanke, also das wäre ja noch, das liegt weit draußen, wenn dann in 4 Wochen der nächste Kescher kommt, ist echt eklig dann schon. Ja, wie gesagt, der ist 1 Meter neben der Dose, also das hättest du auch nicht. Das muss man auch nicht haben. Ich bin mal beim Cachen darüber gestolpert, dass irgendjemand seine Schlachtabfälle entsorgt hat, so kurz vorm Cache. Und da denkst du dann zuerst auch, was riecht hier so komisch? Und dann stand ich quasi fast mittendrin und habe gedacht, oh nee, Leute, ne? Also das habe ich schon 2-mal gehabt beim Cachen. Ne? Das ist ja eklig. Ja, das ist eklig. Das ist echt. Also riecht es nicht schön und wenn du dann zu spät merkst, dass du quasi fast drin stehst, ist es auch noch nicht schön. Ja, ne? Das kann ich mir vorstellen. Aber alles, was wir heute abarbeiten wollten, haben wir. Wir haben über Scheiße geredet, wir haben über Schlachtabfälle geredet. Wir haben, also heute, wenn wir den Boulevard nicht erfüllt haben, weiß ich auch. Und dann Bildungsauftrag voll und ganz erfüllt. Und könnt euch mit dem guten Gewissen entlassen aus dieser Sendung, dass wir immer noch 2 Themen auf der Liste haben, die wir noch nicht wieder ansprechen. Es ist so, die 90 Minuten sind rum und mein Hals fängt auch schon wieder an zu kratzen, so leicht. Das ist auch genau jetzt so der richtige Zeitpunkt. Ja, und dabei haben wir von den 90 Minuten 60 Minuten Technik und Kommentare gehört. Ja, Also denkt auch dran, dass wir immer gerne auch Content entgegennehmen. Telegram-Channel, anonyme Adresse, Datenschutzadresse, was auch immer. Twitter. Ich kriege in letzter Zeit wieder sehr viel über Datenschutz. Die muss ich, glaube ich, bald wieder mal wegschmeißen und erneuern. Obwohl ich das jetzt mal direkt, ich habe die letzte Anfrage, ob wir Links tauschen wollen, jetzt mal direkt an die Internetbeschwerdestelle für Spam weitergeleitet und den Absender in CC genommen, weil das ist tatsächlich eine Firma. Und mal sehen, ob die mir jetzt nochmal schreiben, weil ich langsam leid bin. Da. Also, nee, also wir nehmen immer, wie gesagt, gerne entgegen. Können wir immer gut was mit anfangen. Oh, Mika geht wieder zum OC-Rätsel-Event. Ja, viel Erfolg dabei, Mika. Ne? Schön, dass du da warst. Und dann weißt du ja, wo Koordinatenspenden hinzuschicken sind. Ne? Haben wir ja unauffällig oft genug erwähnt. Damit wir dann abgreifen können. Ja, die Beschwerdestelle Spam? Wieso findest du die? Brauchst du einen Link? Warte mal. Ja, sonst haben wir den Link in die Shownotes noch rein oder so. Ja, aber das ist doch... Kann man auch googeln. Eigentlich. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, das ist völlig. Man kann alles googeln, aber die ist relativ schnell zu ergoogeln. Ne? Aber man hätte auch drauf können. Internet-beschwerdestelle.de. Ach ja, Interceptor war schneller, als ich schreiben konnte. Und das ist super einfach. Die nutze ich immer gerne, weil ich von diesem Spam, das geht mir langsam so auf den Sender. Also da, ja, benutze ich. Ja, ich mache das auch, wenn es zu hart wird. Da gehen schon einige, sind schon einige auch hier Immobilienmakler habe ich auch schon dahin verwiesen. Ja, weil wenn die dann gar nicht, also ich meine, einmal antworten, gerade auf unsere Datenschutzadresse geht das gar nicht. Also no go. Also das geht nicht. Keine Frage. Genau. Ja. Dann haben wir es mal wieder geschafft. Ihr habt es auch geschafft. Es sind noch wieder reichlich Leute im Live-Chat hier dabei. Sehr schön, das freut uns. Dann sehen wir uns vermutlich... Die haben wir noch nicht kaputt gekriegt. Nee, die schaffen wir. Also da, wenn du so guckst, da sind oftmals auch dieselben Namen drin. Den Interceptor, den kriegen wir gar nicht kaputt hier. Der ist immer dabei, hardcore. Ne? Vielen Dank nochmal, dass du immer, weiß nicht, bei den Terminen zur Stelle bist. Ja. Und dann vermutlich mal sehen wir uns wahrscheinlich so ungefähr in 4 Wochen wieder. Ja, fährt ja kaum einer, ne? Schmeißt du mir wieder einen Termin zu. Und das müsste, ich weiß gar nicht, wann ist Ostern? Ostern ist erstes Wochenende im April. Wahrscheinlich könnte sein, dass wir hier den virtuellen Dönerstag machen. Oh, frag mich mal sowas, warte mal. Ich glaube, ne? Das erste Aprilwochenende. Tag, Kalender, Event, ja. April. Wieso zeigt er mir kein Ostern an? Habe ich hier doch, ich habe eigentlich die Kalender drin. Ich glaube, da ist Ostern. Ostern ist irgendwie am 4. und 5. 4. und 5. war es? April? April, ja, genau. Das heißt, genau, 4. und 5. April ist Ostern. Das heißt, am 1.4. eventuell, ich muss mal gucken auf dem Kalender, könnte sein, dass die nächste Sendung ist. Ja, ich sehe, wo ist denn mein Feiertagskalender hingekommen? Wegen Corona sind die Feiertage ja alle in den Lockdown geschoben. Das heißt, eigentlich zeigt er mir das hier an. Ich fasse es überhaupt nicht, wieso der nicht mehr da drin ist. Freie Tage gibt's nicht mehr. Das ist ja ein Ding. Nee, der ist hier tatsächlich. Nee, es ist irgendwie. Ist der raus. Ja. Jetzt muss ich erstmal rausfinden, wie man den wieder hinzufügt. Ja, das gucke ich später. Ist ja kein Problem. Termin gibt's kurzfristig über die Kanäle, die wir so haben. Genau, das melden wir uns wieder. Genau. Außerdem haben wir immer den Kalender auf der Homepage, da ist es dann auf jeden Fall auch immer gleich als erstes. Ja, drin. Da sieht man auch, auf welchen Events wir irgendwann mal wieder sind. Ja. Ne? 2022 in Seattle wahrscheinlich. Ne? Ja, ist lange nichts gewesen, das stimmt. Aber wer weiß, vielleicht kommt das jetzt mit der Impfung ganz schnell da. AstraZeneca scheint ja jetzt mittlerweile irgendwie umsonst zu geben. Ja. Wir hatten ja quasi vor vier Tagen, das letzte Event, wo ich war, ne? Das war tatsächlich auf unser Wilseser Berg. Ach so, Wilseser Berg, ja. Ist jetzt schon über ein Jahr ohne Event und ich muss sagen, das fehlt tatsächlich so ein bisschen manchmal. Ja, das ab und zu wäre schon mal ganz schön. Ab und zu Leute sehen und anpöbeln, wäre ganz schön. Ja, in dem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ja, jetzt muss Bleibt geimpft und gesund oder keine Ahnung. Wo ist denn mein, ach da, auf der Seite. Und wir sehen uns und hören uns hier wieder. Alles klar. Bis dann. Ciao.